21. November 1929, kurz vor Mitternacht. In einem Wald bei Geimersheim, unweit von Ingolstadt, liegt die Einödwirtschaft Gabel. Längst sind die Lichter gelöscht, die Türen verschlossen. Da... Endlich. Aufmachen, Leute. Um Christi Himmels Willen, Leute, lasst mich rein. Bin überfallen worden. Ich hab mit dem gar niemand. Aufmachen, bitteschön. So heilt's mir doch. Was ist denn jetzt da noch für ein Besuch draußen? Mitten in der Nacht. Polizeistund, nichts mehr gibt's. Ich will ja gar nichts. Bloß reinlassen, der Zwiebel. Ich bin stark verletzt. Aufmachen. Bitteschön, aufmachen. So mag ich's. Auch bei der Nacht noch keine Ruhe. Also, was ist? Ich bin überfallen worden. Zusammengeschlagen. Du schaust ja gut aus. Das ganze Gesicht auf und auf voller Blut. Und kurz nachher komm halt einer. Um ein Haar hätte er mich erschlagen, der Hund. Mit einem Wagenheber hat er mich auf den Schädel gehabt. Mit einem Wagenheber? Ja, wie ich unter dem Auto vorgerochen bin, Ich kann nicht mehr. Du wirst mir da nicht ohnmacht werden. Komm, leg dir da drin aufs Kanapé. Vielleicht tut dir ein Glas Schnaps gut. Verkehrt's gut. Da sind meine Papiere. Ja, ist schon recht. Ordner Alois, Schlossergeselle. Geboren 1908 in München. Ich bin auf der Walz. Und heute in der Früh? Lass gut sein für heute, lass gut sein. Leg dich jetzt nieder. Und morgen, wenn du wieder besser beieinander bist, nachher erzählst du mir die Geschichte. Am nächsten Tage hat sich der Handwerksbursche Alois Ordner wenigstens so weit erholt, dass er dem Wirt sein nächtliches Abenteuer schildern kann. Ein unbekannter Autofahrer habe ihn auf der Landstraße mitgenommen. In der Nacht an einer abgelegenen Stelle habe dieser dann versucht, ihn mit dem Wagenheber zu erschlagen. Ja, jetzt sowas. Wollt ihr die ausrauben? Ausrauben? Dass ich nicht lach. Ein armer Handwerksbursche auf der Walz. Was soll es denn da zum Raum geben? Ja, du hast schon recht. Ich kann mir bloß nicht denken, warum er das. Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Auf alle Fälle musst du sofort eine Anzeige machen gegen den Autofahrer. Weißt du seinen Namen? Woher denn? Blöderweise habe ich mir auch die Autonummer nicht gemerkt. Ja, dann bleibt nur eine Anzeige gegen Unbekannt. Wo mache ich denn die? Im gescheitsten Singolstadt drin. Da haben sie die bessere Polizei. Ach so. Bei uns heraus in Geimersheim, da ist gerade eine Gendarmerieposten. Ist da noch weit auf Ingolstadt? Gerade ein etler Kilometer. Ich muss sein heute auf Ingolstadt. Wenn ich nachher eingespannt habe, kannst du gleich mit umfahren. Ich sage euch halt, vergeht's gut für alles. Gegen Mittag kommen der Wirt Gabel und Alois Ordner nach Ingolstadt. Ordner geht augenblicklich zur dortigen Kriminalpolizei, um gegen den unbekannten Autofahrer Anzeige zu erstatten. Doch nun geschieht etwas Merkwürdiges. Die Kriminalpolizei erklärt sich für nicht zuständig. Man verweist Ordner an die Gendarmeriestation, doch auch dort hält man sich nicht für zuständig und bedeutet dem Handwerksburschen, er solle sich an den Gendarmerieposten in Geimersheim wenden. Konsterniert und erschöpft geht Alois Ordner durch die Straßen Ingolstadts. Ein Schwächeanfall lässt ihn zu Boden stürzen. Der Bewusstlose wird in das Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stellen eine schwere Gehirnerschütterung und einen Sprung im Schädeldach fest. 2 Tage liegt Ordner im Krankenhaus, als ein Polizeiwachtmeister aus Geimersheim erscheint und um die Erlaubnis ersucht, den Patienten einvernehmen zu dürfen. Oh, bitte schön, Herr Wachtmeister. Tun Sie mir den Ordner aber ja nicht aufregen. Er ist nämlich noch gar nicht gut beieinander. So also aufregend wird es schon nicht werden, Schwester. Wahrscheinlich halt wieder so ein Blimi-Blami von einem versoffenen Handwerksburschen, nicht? Also was nicht. Herr Ordner? Ja? Sie kriegen Besuch. Besuch? Von der Polizei. Polizei? Ach so, die Geschichte, Herr Wachmeister. Halt, Staat. Erst brauche ich einen Namen, Geburtsdatum, Geburtsort. Ordner schreibe ich mir. Ordner alles. In München geboren am 9. April 1908. Aha. Gewerb? Schlosser gesehen. Derzeit auf der Walz. Also arbeitslos, wie? Na, wäre ja doch kein Wunder bei der heutigen Arbeitslosigkeit. Sie sollten da nicht reinreden, Schwester. Ich bin nämlich amtlich da. Mein Gott, man wird da noch was sagen dürfen. Na ja, schon gut. Ordner. Sie sollen da was fabuliert haben vor einem Überfall vor einem Schlag mit einem Wagenheber. Fabuliert? Ja, Kruzifix. Herr Ordner, regen Sie ihn doch nicht auf. Eine schwere Gehirnerschütterung, ein Sprung im Schädel, doch. Da kann man doch wohl kaum von Fabulieren reden, Herr Wachmeister. Lassen Sie mich Felix mit Ihren Schädel doch zufrieden, Schwester. Mich interessiert einzig und allein, wie die Geschichte angeblich hergegangen ist. Also, erzählen Sie, Ordner. Jawohl, Herr Wachmeister. Aber möglichst kurz, gell? Da Herrin wird fein nicht geraucht, Herr Wachmeister. Ja, dann nicht. Ja, und mir wär's auch recht, wenn Sie den Herrn Ordner nicht über Gebühr beanspruchen, denn. Wer sagt denn was von über Gebühr? Lassen Sie nur, Schwester, es wird schon gehen. Also, zuletzt, Herr Wachmeister, war ich in Berlin. Dort habe ich Arbeit gefunden. Doch vor 10 Tagen hat mich der Meister entlassen. Wegen Arbeitsmangel. Ja, bin ich halt wieder auf die Walz gegangen, Richtung Heimat, nach München. Aha. Unterwegs habe ich immer wieder um Arbeit gefragt, zuletzt im Blauen, aber allerweil umsonst. Ja, und wie ich dann vom Blauen wieder weg bin. Wann da, war das? Na, vor ein paar Tagen. Paar Tage, genau. Ja, am 21. November ist es halt gewesen. Ich war bereits aus Blauen wieder draußen, so um 9 in der Früh. Da habe ich auf der Landstraße ein Auto angehalten. Ah, da schau her. Und? Was glauben Sie, wie froh, dass ich gewesen bin, wie mir der Herr gesagt hat, dass er nach München fährt und dass er mich mitnimmt. Was war denn das für ein Auto? Ein Laubfrosch. Ja, ein Laubfrosch war's. Was? Was Laubfrosch? Naja, ein Opel Laubfrosch halt. So. Sie, wissen Sie, was ich komisch finde? Komisch? Sehr komisch sogar. Nämlich, dass Sie dort in Ingolstadt im Krankenhaus liegen, wo Ihnen der Autofahrer doch angeblich nach München mitgenommen hat. Ja, die Reise ist für mich halt leider Gottes schon früher zu Ende gewesen. Und arg schmerzhaft noch obendrein. Naja. Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich den Namen von dem Autofahrer? Können Sie ihn vielleicht beschreiben oder so? Na, seinen Namen hat er mir nicht gesagt. Beschreiben, mein Gott. Der darf ungefähr in meiner Größe gewesen sein. Allerdings viel kräftiger. Vielleicht ein etlicher Jahr älter wie ich, so 25 oder 26 Jahre. Mhm. Elegant, angezogen. Ich habe ihn für einen Vertreter gehalten. Hat er Ihnen das gesagt? Nein, von ihm selber hat er eigentlich überhaupt nichts geredet. Nur gerade, dass er aus Leipzig ist, hat er mir gesagt. Auf der ganzen Fahrt hat er allebei nur meine Verhältnisse gefragt. Ob meine Eltern noch leben, ob ich Geschwister hätte, wie alt ich bin und lauter so ein Zeug. Naja, im Hof haben wir dann rast gemacht und da hat mir der Herr Geld gegeben. Ein Geld? Warum? Ich soll mich rasieren lassen, hat er gesagt. Und mir einen Kragen und eine Krawatten kaufen. Das finde ich aber sehr nett von dem Herrn. Mhm. Vorausgesetzt, das war es, Schwester. Ja, auf Ehr und Seligkeit, Herr Wachmeister. So war's. Ja, schon recht. Reden's weiter. Jawohl. Ich habe mich also rasieren lassen und habe mir einen weißen Gummikragen und eine Krawatten gekauft. Wir haben noch Brotzeit gemacht und dann sind wir wieder weitergefahren. Und zwar bis bei Reit. Bei Reit. Ja, dort sind wir dann zum Mittagessen eingekehrt. Und gegen auf die Nacht zu waren wir dann in Nürnberg, wo wir in ein Gasthaus zum Nachtmahl gegangen sind. Der Autofahrer wird sich doch wohl eingeladen haben. Mei, was glauben Sie denn, Schwester? Ich selber hab doch höchstens einen Magel im Sack gehabt. Und gerade zugeredet hat er mir, ich soll nur trinken, was man spickt. Und selber hat er eigentlich kaum was drum. Naja, schon gut, jetzt kommen wir doch endlich einmal zu dem angeblichen Überfall. Na, angeblich ist gut. Sie sehen doch, wie verletzt der Herr Ordner ist. Schwester, ich möchte jetzt schon bitten, gell? Also, weil es einmal wahr ist. Ach was. Reden Sie weiter jetzt, Ordner. Jawohl. Wie wir von Nürnberg wieder weitergefahren sind, in Richtung Ingolstadt, da ist schon finster gewesen. Es muss dann so um eine Einführung gewesen sein, da ist der Herr plötzlich von der Landstraße abgebogen und in den Seitenweg reingefahren. Er halt und sagt am Motor, müsst was nicht in Ordnung sein, weil es nach Öl riecht. Er legt eine alte Decke unter den Wagen, gibt mir einen Schraubenschlüssel und sagt, ich soll die Schrauben von der Ölwanne nachziehen. Und? Na gut, ich kriege unter das Auto, aber der Schlüssel passt nicht. Ich komme halbert unter dem Wagen vor, da schlagt mich doch der mit der Eisenstange vom Wagenheber auf die rechte Achsel. Ich hab gar nicht gewusst, wie man geschieht. Und schon haut er mir die Eisenstange über den Schädel, dass ich gemeint habe, ich höre alle Engel im Himmel singen. Ich schreie auf, ja, wie haben wir's denn? Da zirkt er schon wieder aus. Zum Glück kriege ich den Wagenheber zu fassen und zwicken unter meinen linken Arm. Aber der Bazi lasst nicht luck und drückt mir jetzt einen Stofffetzen ins Gesicht, der mit einem Äther oder sowas drin gewesen sein muss. Es geht also auf Leben und Tod. Mit letzter Kraft hau ich ihm den Schraubenschlüssel zwischen die Augen. Er taumelt zurück, ich jetzt nix mehr raus unterm Wagen und auf und davon im Wald rein. Eine Weile ist er noch hinter mir hergerannt und hat mir mit der Taschenlampe nachgeleicht, aber Er hat mich wahrscheinlich aus den Augen verloren. Endlich bin ich zu der Abklinger Waldwirtschaft gekommen, wo mich der Wirt, der Herr Gabel, Gottlob dann einlassen hat. So, jetzt haben Sie ihn wieder ganz schön aufgeregt, Herr Ordner. Nein, also. Herr Wachmeister, ich muss schon bitten, dass Sie jetzt endlich Schluss machen. Ich hab mir eh nur gehört. Und das soll ich dir glauben, Bürsche. Umgekehrt ist auch gefahren, gell? Der Autofahrer hat in München nämlich gegen die eine Anzeige gemacht. Gegen mich? Wegen versuchten Raubüberfalls. Ja, Herr Wachmeister, was soll denn? Ich verstehe das nicht. Ja, glauben Sie mir vielleicht nicht. Wird sich schon weisen. Habe die Ehre. Also, das ist doch... Fährt dir da gut. Schwester. An der Bemerkung, dass gegen Ordner in München eine Anzeige gemacht wurde, ist kein wahres Wort. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass der Polizist den Handwerksburschen mit diesem plumpen Trick lediglich einzuschüchtern versuchte. Denn wenn dieser nun seinerseits auf eine Anzeige verzichtet, kann sich der Herr Wachtmeister die umständliche, ihm ohnehin lästige Ausfertigung eines Protokolls ersparen. Verwirrt und ratlos bleibt Alois Ordner zurück. Fast will ihm jetzt scheinen, sein Abenteuer im Wald bei Geimersheim könnte vielleicht nur ein böser Traum gewesen sein. Doch plötzlich ist da wieder dieser stechende Schmerz in seinem Kopf. November 27, 1929, 5 Uhr morgens. Auf der Staatsstraße 8, die von Regensburg nach Landshut führt, ist es noch vollkommen ruhig. Nur auf der Strecke Ettertshausen-Maria-Ort rattert einsam ein LKW durch die Nacht. Ja, was ist? Was ist denn das da vorne? Brennt's ja. Das ist ein Auto, wo der brennt. Gott sei Willen, da wird ja nicht damit jemand. Ach, damit, man kann ja gar nicht hieß, das ist ein Hitz. Ja, da sind die Flammen mehr und der Rauch. Und der Qualm. Gott sei Dank, die Tür steht offen. Ja, da ist er da rausgekommen. Ja, aber wo ist er? Nehmt zum Ding. Hallo? Hallo? Hey? Was soll ich denn das machen? Da kann man ja gar nichts mehr machen. Der Wagen brennt leer, der Loch. Man kann auch nicht zuhören. Aber was, ich fahre auf Ettertshausen zurück und mache bei der Gendarmerie Meldung. Hey! Der wird am Pult gegangen sein. Jetzt nichts mehr auf Ettertshausen zu der Polizei. Ja, Milch. Während der LKW mit Vollgas nach Ettertshausen fährt, nähern sich in der allmählich einsetzenden Morgendämmerung drei Radfahrer. Es sind Fabrikarbeiter, die zur Arbeit fahren. Ja, da schaut's her. Vollkommen ausbrennt das Auto. Laubfrisch. Opel Laubfrisch ist. Muss anscheinend gegen den Kilometerstart gefahren sein. Und gleich brennt er. Ja, wie es halt oft so dumm hergeht, gell? Au! Und heiß ist der Teufel. Du, Flamminger. Was? Was ist denn das? Was denn? Da, am Fahrersitz. Der schwarze Sack oder was das ist? Wir lassen schauen. Blut. Das schaut dir gerade aus. Alles wann's. Alles wann's. Meinst ein Mensch? Der schwarz verkohlte Klumpen da. Schaut jedenfalls so aus. Als wann's einmal ein Mensch gewesen wäre. Dann ist er der arme Hund in seinem Auto verbrennt. Oh, mir wird schlecht. Das kann ich nicht mit aussehen. Da kommt schon Polizei. Der Pfeifer ist, der Hauptwachtmeister Z. Zhausen. Der wird nicht schlecht schauen. Guten Morgen, Leute. Morgen. Mir hat der LKW-Fahrer Meldung gemacht, beim Kilometerstein 9 zu einem Auto in Flammen steht, dessen Fahrer sich vermutlich entfernt hat, um Hilfe herbeizuholen. Das muss ein Irrtum sein, Herr Hauptwachtmeister. Wieso? Da? Da schauen Sie hin, auf dem Führersitz. Was? Um Gottes Willen. Eine vollkommen verbrennte, verkohlte Leiche. Genau betracht. Gerade nur mehr der Rumpf von einer solchen. Nein, auch so ein grausiger Unfall. Das kann man wohl sagen. Hätte schon wieder so ein Schneefahrer gewesen sein. Aha, Das wird der Kommissar Beck aus Regensburg sehen. So, Leute, weiter mit euch. Fahrt zu. Wir haben da jetzt zu tun. Ist schon gut, Herr Abdachmeister. Ihr fahrt weiter. Ja, schauen wir, dass wir weiterkommen. Ja, kommt. Für Gott. Guten Morgen, Herr Kollege. Guten Morgen, Herr Beck. Warum haben Sie mich denn gar so zeitig aus dem Bett geholt? Ja, weil wir einen ganz schweren Unfall haben. Na ja, und also, weil Sie doch Spezialist für Autounfälle sind. Ich glaube, da braucht es weiter keinen Spezialisten. Es sieht ja blinder, dass das Auto vollkommen ausbrennt ist. Ja, das wäre das Wenigste. Aber der Fahrer... Tot, ja. Bis zur Unkenntlichkeit verbrennt. Fast nur noch der Rumpf vorhanden. Nicht schlecht. Jetzt lassen Sie mich zuerst einmal schauen. Was ist denn das überhaupt für ein Fahrzeug? Aha, ein Opel. Ein Zweisitzer, ein sogenannter Laubfrosch. Jawohl. Was hat er für ein Kennzeichen? Römisch 3. Das ist ja eine Leipziger Nummer. Ja. Da muss man dann gleich das Kraftfahrzeugamt in Leipzig antelefonieren, dass man den Namen feststellt von dem Mann. Ich habe ja schon lange gesehen, aber so einen schauderhaften Unfall habe ich doch noch nicht erlebt. Was? Ja. Sonderbar. Der vordere rechte Kotflügel ist doch kaum beschädigt. Also kann der doch nur mit einer ganz minimalen Geschwindigkeit an den Kilometerstein dahinprallt sein. Und da brennt der Wagen gleich. Es fehlt zwar die Verschlusskappen vom Benzintank, aber explodiert ist der nicht. Ja, die ganze Karosse stinkt aber innen auch nach Benzin. Ja, und wie kommt Benzin ins Wageninnere? Ja, Tatsache ist jedenfalls, der Mann ist im Auto verbrennt. Dem Zustand der Leiche nach zu urteilen, müssten aber die Kleider von dem Mann mit Benzin direkt getränkt gewesen sein. Ja, glauben Sie vielleicht? Boah, es glaube ich einmal gar nichts. Wir werden jetzt die Leiche und das Autowrack nach Regensburg bringen lassen. Dann muss alles erst einmal genauestens untersucht werden. Noch im Laufe des Vormittags konnte durch ein Telefongespräch mit dem Leipziger Verkehrsamt festgestellt werden, dass es sich bei dem Unfallopfer um den 25 Jahre alten verheirateten Kurt Erich Tetzner aus Leipzig handelt. Er ist Vertreter für Schullehrmittel und als solcher für den Münchner Pestalozzi-Verlag tätig. Emma Tetzner, die Frau des auf so schreckliche Weise ums Leben gekommenen, wird durch die Leipziger Polizei vom tragischen Tod ihres Mannes verständigt. Bereits am Morgen des nächsten Tages trifft Emma Tetzner in Regensburg ein. Herr Kommissar, da ist jetzt die Frau von dem Tetzner doch. So, ist schon eingetroffen. Mein Gott, ist die Benon vollkommen gebrochen kam, dass er sich aufrecht halten kann. Naja, das ist ja auch nur zu verständlich, ne? Führen Sie die Dame gleich einmal rein, möchten. Jawohl. Frau Tetzner, der Herr Kommissar Beck. Frau Tetzner, vor allem mein herzliches Beileid. Ich weiß natürlich... Ich danke Ihnen. Mein Gott, armes Gott. Ich weiß natürlich, Frau Tetzner, es gibt da keinen Trost. Bitte, bitte schon, nehmen Sie doch Platz. Danke, Herr Kommissar. Oh Gott, wenn ich nur auch gleich sterben könnte. Bitte beruhigen Sie sich doch. Frau Tetzner, ich muss leider ein paar Fragen an Sie stellen. Aber das Schlimmste ist freilich, dass ich Sie auch bitten muss, die Leiche von Ihrem Mann zu identifizieren. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, nein. Nein, das kann ich nicht. Mein liebes, schönes Gottchen so wiederzusehen. Tja, mein Gott, ich verstehe natürlich, wie schwer das für Sie sein muss, aber leider... Ich will es versuchen, wenn es unbedingt notwendig ist. Naja, es hat noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Etwas anderes, Frau Tetzner. Wann haben Sie denn Ihren Mann eigentlich zum letzten Mal gesehen? Das war vergangenen Dienstag, Herr Kommissar. Mhm. Da ist mein Kutschen geschäftlich nach München gefahren. Mit dem Opel Zweisitzer, ja? Gewiss. Mit unserem Laubfröschchen. Oh Gott. Das Auto war ja der Stolz meines armen Kutschens. Ja, gut. Was anderes, Frau Tetzner. Haben Sie zufällig eine Fotografie von Ihrem Herrn Gemahl mitgebracht? Eine Fotografie? Ja. Nee, daran habe ich natürlich in meiner Aufregung nicht gedacht. Ich glaube, ich besitze auch gar keine. Aha, aha. Ja, macht nichts, Frau Tetzner, macht nichts. Haben Sie übrigens wegen der Bestattung schon irgendwelche Verfügungen getroffen? Ich nehme an, dass die Leiche heute noch von der Staatsanwaltschaft freigegeben wird. Was hat denn die Staatsanwaltschaft mit der Sache zu tun? Ja, nichts weiter, Frau Tetzner, der übliche Amtsweg heute. Ach so, dann kann ich ja morgen mein Kutschen nach Leipzig überführen lassen. Bitte, ja. Am Sonnabend soll mein armes Kutschen dann zur ewigen Ruhe gebettet werden. Gut. Frau Tetzner, wenn Sie sich jetzt halbwegs in der Lage fühlen, dann könnte man vielleicht den schweren Gang ins Schauhaus... Ich will mich schon zusammennehmen. Bitte, gehen wir, Herr Kommissar. Ja, bitte, Frau Tetzner. Die völlig gebrochene Emma Tetzner wird im Schauhaus fast ohnmächtig. Von heftigem Schluchzen geschüttelt, wirft sie nur einen scheuen Blick auf den verkohlten Rumpf. Man muss sie hinausführen. Nach Erfüllung der unumgänglichsten Formalitäten begibt sich Frau Tetzner zum Bahnhof, um wieder nach Leipzig zurückzureisen. Vorher gibt sie jedoch auf dem Hauptpostamt noch 3 Telegramme auf. Sie sind an die Versicherungsgesellschaften Allianz, Nordstern und die Vaterländische gerichtet. Emma Tetzner setzt diese Institute hierdurch vom tödlichen Unfall ihres Mannes in Kenntnis. Freitag, den 29. November. Ein Überführungsauto bringt die sterblichen Überreste des Unfallopfers nach Leipzig. In Regensburg aber sitzt der Kommissar Beck in seinem Büro. Immer wieder überdenkt er die Umstände des schrecklichen Unfalles. Also ich werde das Gefühl nicht los, irgendwas stimmt da nicht. Dem Toten sind die Arme, die Unterschenkel, beinahe total wegbrennt. Vom Schädeldach fehlt ein Stück. Aber wo sind die Knochen geblieben? Sowas verbrennt doch nicht. Hat da vielleicht jemand Teile von der Leiche beiseite geschafft, um eine Identifizierung unmöglich zu machen? Und wo ist der Ehering? Die Uhr? Sowas verbrennt genauso wenig. Und Hartgeld hat der Tetzner vermutlich doch auch bei sich gehabt. Aber nichts ist gefunden worden. Wieso hat der Wagen überhaupt zum Brennen angefangen? Also mir geht das alles nicht ein. Ja, hier Kommissar Beck. Wer? Versicherungsgesellschaft Nordstern. Ja, bitte, Herr Müller. Was? Telegramm von der Frau Tetzner? Was? Auf 50.000 Mark versichert? Nicht schlecht. Ja, das glaube ich schon, dass Sie da vorsichtig sein müssen. Aber im Moment kann ich Ihnen nichts anderes sagen, als dass es ein tödlicher Unfall war. Ja, bitteschön, wiederhören. Also sowas, 50.000 Mark bei tödlichem Unfall. Und die Versicherung erst im vorigen Monat abgeschlossen. Die Geschichte wird immer rätselhafter. Ja, was ist denn los heute? Kommissar Beck, warst schon wieder auf Versicherung? Nein, nix. Vaterländische Lebens- und Unfallversicherung. Ja, um was geht's denn? Der Tetzner ist bei Ihnen auf 45.000 Mark? Vor 6 Wochen erst? Ja, nach Sachlage ein tödlicher Unfall. Nein, da kann ich Ihnen gar nichts sagen. Ja, bitte schon. Also jetzt schlagt's 13. Noch einmal 45.000 Mark. Und die tieftrauernde Witwe hat's aber schon arg eilig gehabt mit den Versicherungen. Das ist sowas. Schon merkwürdig. Kommissar Beck, dem der Unfall jetzt immer zwielichtiger erscheint, will sich eben zum Mittagessen nach Hause begeben, als ihm ein Besuch gemeldet wird. Gestatten, Herr Kommissar, Gamringer, mein Name. Beck, freut mich. Ich bin Versicherungsinspektor bei der Allianz in München. Ja, aber alle guten Dinge sind 3. Wie bitte? Ja, ist schon gut, ich hab bloß so gemeint. Was führt Sie denn zu mir, Herr Gamringer? Ja. Bitte schön, nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Also, die Sache ist gewissermaßen etwas delikat, Herr Kommissar. Delikat, so? Warum denn? Nun, wir haben gestern von Frau Tetzner telegrafisch mitgeteilt bekommen, dass ihr Mann mit dem Auto tödlich verunglückt ist. Wie hoch beläuft sich denn die Versicherungssumme? Ne? Versicherung? Sage und schreibe auf 50.000 Mark, Herr Kommissar. 145.000 Mark, ja, Herrschaftszeiten, das ist okay. Nein, 50.000 Mark. Ja, ich weiß schon, reden Sie ruhig weiter. Ja, also bei einem derartig hohen Betrag muss eine gewissenhafte Versicherungsgesellschaft natürlich alle Eventualitäten ja, genauestens... Sicher, das versteht sich. Wann hat denn der Herr Tetzner die Versicherung abgeschlossen? Ja, das ist es ja eben. erst vor circa 6 Wochen, im Oktober. Ja, und so kurz darauf verunglückt er jetzt. Noch dazu tödlich. Trotzdem wird Ihre Gesellschaft zahlen müssen, ne? Ja, aber den Herrn Tetzner könnte er vielleicht doch einen Herzschlag getroffen haben. Ein Herzschlag? Ja, durch den der Unfall dann ausgelöst worden ist. Ach so, meinen Sie, aha. Was wären dann? Dann wären wir nur zur Zahlung der einfachen Versicherungssumme für natürlichen Todesfall verpflichtet. Aha. Jetzt nehmen wir mal an, natürlich nur beispielsweise, dass es sich bei dem Unfall um einen als solchen getarnten Selbstmord handeln würde. Selbstmord? Was wäre dann? Ja, in diesem Fall bräuchten wir überhaupt nichts zu zahlen. Und das tun die Versicherungen natürlich am liebsten, nicht wahr? Ja. Nein, so ist das wieder nicht, Herr Kommissar. Ja, aber in gewissermaßen entre nous. Halten Sie die Möglichkeit eines, wie Sie sagen, als Unfall getarnten Selbstmords für denkbar? Tja, mein Gott, möglich ist schließlich alles, ne? Nur beweisen. Beweisen müssten wir es halt können. Obwohl zunächst endgültige Beweise fehlen, ist Kommissar Beck doch der festen Überzeugung, dass der Unfall in selbstmörderischer Absicht herbeigeführt wurde. Das große Rätsel ist jedoch die Frage nach dem Motiv für eine derartige Tat. Ging es Tetzner um die freilich enorme Versicherungssumme? Doch was nützen selbst 145.000 Mark einem Toten? Auch ist kaum anzunehmen, dass sich Tetzner auf so grässliche Weise um das Leben brachte, damit später vielleicht seine Ehefrau mit dem Geld die lustige Witwe spielen könne. So kreisen die Gedanken des Kommissars immer wieder um den gleichen Punkt. Immer wieder stellt er sich die Frage, was war das Motiv zu dieser Tat? Noch ahnt er nicht, welche sensationelle Wendung der Fall Tetzner schon in Kürze nehmen wird. Samstag, 30. November 1929. Um 3 Uhr nachmittags soll Kurt Erich Tetzner auf dem Leipziger Südfriedhof zu Grabe getragen werden. Wenige Stunden zuvor trifft der Vertreter Fritz Gamringer der Versicherungsgesellschaft Allianz in Leipzig ein. Unmittelbar nach seiner Ankunft begibt er sich in die Elisenstraße zu Frau Tetzner. Dort wird er zunächst von deren Bruder, Herrn Georgi, empfangen. Dieser ersucht den Versicherungsvertreter, Frau Tetzner, die über den Tod ihres Mannes fast den Verstand zu verlieren droht, bei der gewünschten versicherungstechnischen Unterredung mit größter Schonung zu behandeln. Herr Gamringer geht deshalb mit aller Behutsamkeit vor. Doch... Nein, bester Herr, ich kann jetzt einfach nicht über Versicherungen, über Geld sprechen. Ich kann's nicht. Wirklich nicht. In meinem Kopf ist nur ein einziger Gedanke, mein Kurtchen. Mein armes Kurtchen. Gehen Sie. Bitte gehen Sie. Emma, bitte. Herr Gamringer meint's doch nur gut. Er will dir helfen. Helfen. Mir helfen. Kann er mir mein Kurtchen wiedergeben? Nein. Ich geheier. Frau Tetzner, so leid es mir tut, aber wir müssen über die Angelegenheit sprechen. In dem Versicherungsvertrag, es ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, gibt es nun mal gewisse Klauseln. Ich weiß nicht, gar nicht. Nur das eine weiß ich. Mein Diebesgut ist Kurtchen ist tot. Bitte, Schwester, versuch dich doch ein bisschen zu fassen. Die Sache scheint wirklich wichtig. Herr Gamringer ist doch eigens deshalb aus München gekommen. Ja, aber mein Kurtchen kommt nie wieder. Tja, Herr Georgi, beim besten Willen, aber ich weiß wirklich nicht, wie man unter diesen Umständen... Ja, das dürfte wirklich schwer sein, aber vielleicht haben Sie die Güte, mir zu erklären, worum es sich eigentlich handelt. Ja, das dürfte wohl das einzig Vernünftige sein. Herr Georgi, ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass es sich im Falle des Herrn Tetzner um eine sehr hohe Versicherungssumme handelt. Nein, ich bin über die Angelegenheiten meines Schwagers nicht im geringsten informiert. Nun, es handelt sich immerhin um 50.000 Mark. Donnerwetter. Ja, verständlicherweise muss eine Versicherungsgesellschaft bei derartig hohen Beträgen, kurz, in so einem Fall müssen eben alle denkbaren Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Was für Möglichkeiten? Sehen Sie, Herr Georgi, nehmen wir doch einmal an, was ja auch durchaus der Fall sein könnte, Ihren Herrn Schwager hat während der Fahrt einen Herzschlag getroffen. Ein Herzschlag? Ja, er verliert die Gewalt über das Fahrzeug und schon ist der Unfall passiert. Herzschlag! Mein Kurzen, ein Herzschlag! Entschuldigen Sie mich. Er war doch vollkommen gesund. So eine Behauptung. Behauptung. Aber Emma. Oh, ein Herzschlag. Nein, so eine Behauptung. Emma, das ist doch keine Behauptung. Herr Gammelner spricht doch nur von der Möglichkeit. Ich bitte um Entschuldigung, Frau Tetzen, aber ich meinte ja wirklich nur, es könnte vielleicht... Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Gammelner, wollten Sie damit andeuten, dass in so einem Fall die Versicherungssumme... Allerdings würde diese dann laut Vertrag erheblich niedriger. Ja, das ist mir klar. Zumal, wenn es so im Vertrag steht. Ja, leider. Doch auch eine andere Möglichkeit wäre denkbar, theoretisch zumindest. Verzeihen Sie, Frau Tetzner, wenn ich es ausspreche, aber es sind schon Fälle vorgekommen, dass jemand einen Autounfall absichtlich herbeigeführt hat, um auf diese Weise einen Selbstmord zu verüben. Oh, Miss Winsy, Sie wollen doch nicht etwas sagen. Oh, Gottchen, Gottchen, Gottchen, was tut man dir an? Ich bitte nochmals um Entschuldigung, aber ich meinte es ja nur. Also wie gesagt, rein theoretisch. Doch meiner Gesellschaft liegt eben sehr, sehr viel daran, dass die Todesursache einwandfrei festgestellt wird. Geniegt es den Herrn vielleicht nicht, dass mein Kutschen tot ist? Was muss denn noch Frau alles? Frau Tetzner, bitte begreifen Sie doch. Es ist ja auch in Ihrem Interesse, ich wenn... Ich habe nicht mehr Interesse an gar nichts mehr. Bitte, Emma, lass uns doch wenigstens einmal hören, was Herr Gammelner uns zu sagen hat. Verstehen Sie mich recht. Persönlich bringe ich Ihnen mein tiefstes Mitgefühl entgegen, aber... Ich stehe hier auch als Vertreter meiner Gesellschaft, die ganz einfach bei einer solchen Versicherungssumme nicht bedenkenlos... Schauen Sie, alle Vorbehalte könnten doch unmittelbar und unmissverständlich aus der Welt geschafft werden, wenn Sie, Frau Tetzner, einer Obduktion zustimmen würden. Obduktion? In der Obduktion? Nein, nein, nein, nein. Niemals, niemals! Oh, mein Kurtchen zerschneiden! Eine solche Grausamkeit kann kein Mensch auf der ganzen Welt von mir verlangen. Oh nein, nein, nein, niemals, niemals! Oh, lieber verzichte, lieber verzichte ich auf alles. Mit unendlicher Geduld versucht der Versicherungsvertreter, unterstützt von Herrn Georgi, Frau Tetzner von der Notwendigkeit und der großen Bedeutung einer Obduktion zu überzeugen. Doch nach wie vor wehrt sich Emma Tetzner mit Händen und Füßen gegen diesen Vorschlag. Und es dauert mehr als eine Stunde, bis sie endlich von Weinkrämpfen geschüttelt ihre Einwilligung gibt und die für eine Obduktion notwendige Vollmacht unterschreibt. Dem Versicherungsvertreter bleibt nur noch wenig Zeit. Es ist bereits 13 Uhr vorüber, um 15 Uhr findet die Beerdigung statt. Herr Gammelner wirft sich in ein Taxi, das ihn zum Gerichtsmedizinischen Institut bringt. Dort erklärt sich Universitätsprofessor Dr. Kockel bereit, die Obduktion vorzunehmen. In höchster Eile begibt er sich zum Südfriedhof, wo es ihm sozusagen in letzter Minute gelingt, dem dort aufgebahrten, verkohlten menschlichen Torso die für eine Obduktion unbedingt notwendigen Teile zu entnehmen. Und als wenig später der Sarg ins Grab gesenkt wird, stellt Professor Kockel im Gerichtsmedizinischen Institut bereits die ersten Untersuchungen an den Leichenteilen an. Schon im Verlauf der nächsten Stunden kommt Dr. Kockel zu einem sensationellen Ergebnis. In einem ersten Gutachten für die Versicherungsgesellschaften schreibt er: Laut der mir von Herrn Versicherungsinspektor Gammelner übergebenen Personenbeschreibung des Kurt Erich Tetzner ist dieser 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, von kräftigem Körperbau, hat dunkelblondes Haar. Schon beim ersten Anblick des Torsos hatte ich den Eindruck, dass der Tote eher von schmächtiger Statur gewesen sein muss. Die noch erkennbaren Körperhaare weisen, selbst wenn man die enorme Hitzeeinwirkung berücksichtigt, eine hellrötlich-blonde Farbe auf und lassen auf ein gleichfarbiges Haupthaar schließen. Meine Bedenken, ob die Leiche tatsächlich die Tetzners sei, wurden bestätigt, als ich beim Durchsägen des einigermaßen erhaltenen Oberarmkopfes auf eine Knochenleiste in der Gegend der Wachstumszone stieß. Da diese knöchernen Reste spätestens mit dem 22. Lebensjahr verschwinden, kann der Tote also nicht Tetzners Alter, nämlich 25 Jahre, haben. Somit dürfte zweifelsfrei erwiesen sein, dass es sich bei der verkohlten Leiche nicht um Kurt Erich Tetzner handelt. Dieses Gutachten gab den Versicherungsgesellschaften die Möglichkeit, die Versicherungssummen vorerst zurückzuhalten. Professor Kockel machte jedoch, als die endgültigen Laborergebnisse der sichergestellten Organe vorlagen, eine weitere Entdeckung. Diese erscheint ihm von so gravierender Bedeutung, dass er sich verpflichtet fühlt, der Kriminalpolizei hiervon Mitteilung zu machen. Doch zunächst noch einmal zurück zum 29. November. An diesem Freitag blätterte in München der Kriminalinspektor Landmann die Münchner neuesten Nachrichten durch. Plötzlich erregt eine Meldung seine Aufmerksamkeit. Das ist interessant. Kollege Klinger, gell? Lesen Sie doch mal die Meldung da. Meldung? Naja, eine Zeitung. Wo? Da, und der Bericht aus Bayern. Ah ja, hab schon. Na, lesen Sie. Regensburg, im Auto verbrannt. Ja. Auf der Staatsstraße zwischen Ettertshausen und Maria Ort wurde in den Morgenstunden des 27. November in einem verbrannten Auto die verkohlte Leiche eines Mannes gefunden. Der Tote ist der 25 Jahre alte Vertreter Kurt Erich Tetzner aus Leipzig. Bei dem Auto handelt es sich um einen Opel Zweisitzer mit zwei Notsitzen. Aha, Alarmfrosch. Ja, sehr richtig. Und dem Kennzeichen römisch 3-51033. Ob ein Verbrechen oder ein Unfall vorliegt, ist noch nicht geklärt. Naja, was finden Sie dabei so besonders? Ja, an und für sich nichts, nur wenn man diese Meldung dann mit was anderem in Zusammenhang bringt, dann mit vielleicht... Mit was anderem? Mit was denn? Ja, zum Beispiel mit dem Schrieb, den uns gestern die Geimersheimer Gendarmerie geschickt hat. Ach so, ja, ja natürlich, wegen einem Handwerksburschen, ja, Ordner. Sehr richtig, sehr richtig. Jetzt warten Sie mal, was schreibt denn die da, wo habe ich denn? Herrgott, noch einmal, da ist ja schon. Also passen Sie auf. Am 22. November nachts ist von einem Kraftwagenführer, welcher angeblich aus Leipzig stammt, an einem gewissen Ordner Alois vom Beruf Schlossergesell ein Mordversuch verübt worden. Bei dem Auto soll es sich um einen zweisitzigen Opelwagen, sogenannten Laubfrosch, handeln. Ja, Toscher, ja. Wie sich die Bilder. Ja, ja. Opernsänger hins werden sollen. Ja, ist doch wahr. Ja, da ein Laubfrosch, dort ein Laubfrosch. Und jetzt mein Kraftfahrer aus Leipzig. Ob das nur reiner Zufall ist? Ja, das kann sein, aber. Es wäre halt ein recht seltsamer Zufall. Der Regensburger Gripper dürfte es jedenfalls einiges Kopfzerbrechen machen. Auf alle Fälle ein gefundenes Fressen für den Kommissar Beck. Ja, Kriminalpolizei, Assistent Klinger? Ja, einen Moment. Für Sie, Herr Inspektor. Ferngespräch aus Regensburg, Kriminalpolizei. Dankeschön, ja. Hier, Kriminalinspektor Landmann. Ach, der Herr Kollege Beck. Gerade haben wir von Ihnen geredet. Ja, aber her nur, gut's natürlich. Ja. Tetzner, ja. Ja, immer habe ich es in der Zeitung gelesen. So. Versicherungsgesellschaften haben sich bei Ihnen schon erkundigt. Aha. Der Tetzner war Vertreter für den Pestalozzi-Verlag da bei uns in München. Aha. Ja, ja. Nachforschen, wann er zuletzt in München gewesen ist. Aber selbstverständlich machen wir. Ja, gewiss, sobald wir Näheres ermitteln. Nein, nein, also bitte, keine Ursache, bin im Bilde, also dann... Halt, Moment noch. Wissen Sie übrigens Bescheid über den Mordversuch bei Geimersheim? Was, auch erst gestern? Ja, also ich muss schon sagen, die Geimersheimer Gendarmerie lässt sich ein bisschen arg viel Zeit. Naja, das wissen wir ja. Also gut, gut, Sie hören von uns, Herr Kollege Beck. Wiederschauen, Ende. Die Münchner Kriminalpolizei konnte zunächst ermitteln, dass Kurt Erich Tetzner vom 26. Juli bis zum 12. August ein Zimmer in der Westermühlstraße gemietet hatte, dort jedoch während der kritischen Tage 22. bis 27. November nicht mehr erschien. Ferner wurde festgestellt, dass der Opel-Zweisitzer bei einer Münchner Firma auf Raten gekauft war. Die wichtigsten Informationen erhielt die Kriminalpolizei aber aufgrund eines Zeitungsaufrufes. Zunächst meldete sich der Schneidermeister Anton Gerl, der zu Protokoll gibt: Ich erinnere mich mit Bestimmtheit, dass Herr Tetzner am vergangenen Mittwoch, 27. November, und zwar im Laufe des Vormittags bei mir war, um sich seinen verknitterten und stark beschmutzten Überzieher herrichten zu lassen. Diese meine Aussage kann durch meinen Gehilfen, Würschinger Johann, bestätigt werden. Weiter meldete sich ein Mädchen, das als Bedienung in einer Milchstube in der Bayerstraße arbeitet. Sie sagte aus, dass Tetzner am Mittwoch, dem 27. November, gegen Mittag in die Milchstube kam. Und woher kennen Sie den Herrn Tetzner? Ich meine, wieso kennen Sie ihn namentlich? Weil er doch immer, wenn er in München gewesen ist, zu uns in die Milchstube gekommen ist. Ja? Mit der Zeit lernt man schließlich seine Gäste kennen. Ja, natürlich, natürlich. Und Sie wissen mit voller Bestimmtheit, dass der Tetzner tatsächlich am vergangenen Mittwoch, also am 27. November, in der Milchstube war? Ja, Herr Inspektor, das könnte ich sogar beschwören. Schauen Sie, ich bin doch jetzt 14 Tage krank gewesen. Und genau am vorigen Mittwoch habe ich wieder zum Arbeiten angefangen. Na schön, ja gut, das werden wir dann protokollieren. Und können Sie vielleicht sonst noch was? Ja, eigentlich nicht. Nur... Was, bitte? Dass mir halt aufgefallen ist, dass der Herr Tetzner furchtbar schlecht ausgeschaut hat. Blass, was geredet hat er. Aber sonst, ja, halt, hernach ist da noch ein Bekannter von ihm. Ich glaube, es muss ein Angestellter von dem Verlag, wo auch der Herr Tetzner... Ja. Und weiter? Eigentlich nichts. Der hat sich halt zum Herrn Tetzner an den Tisch gesetzt und die haben sich dann unterhalten. Wie die sofort angestellten Nachforschungen ergaben, handelte es sich bei jenem Gast tatsächlich um einen Mitarbeiter des Pestalozzi-Verlages. Erfreut über den Zufall, Tetzner in der Milchstube anzutreffen, machte er ihm die Mitteilung, dass man in der Verlagsdirektion bereits dringend auf sein Erscheinen warte. Tetzners Wirkungsbereich, der bisher nur Sachsen umfasste, sollte jetzt auch auf Thüringen ausgedehnt werden. Am Mittwochnachmittag sollte deshalb im Verlag eine Unterredung mit der Direktion stattfinden. Doch Tetzner, der, so der Zeuge, einen sehr verstörten Eindruck machte, erschien zu diesem Termin nicht. Montag, 2. Dezember. Kommissar Beck ist eben damit beschäftigt, den ihm von der Münchner Kriminalpolizei zugeleiteten Bericht zu lesen. Wenn sich unsere Feststellungen ergeben, dass wir somit ist also zweifelsfrei erwiesen, dass sich Tetzner am Mittwoch, 27. November, bis in die Mittagsstunden noch in München aufgehalten hat. Über den weiteren Verbleib des Tetzner ist bislang hier amts nichts bekannt. Aha, so ist es also. Da brauche ich mir mein Hirn nicht mehr länger zu martern, damit ich für einen möglichen Selbstmord ein Motiv finde. Jetzt kann natürlich von einem Selbstmord keine Rede mehr sein. Schon eher von einem Mord. Also hat der Tetzner vermutlich einen anderen für sich sterben lassen. Naja, 145 Tage, Mark. Ja, herein. Guten Morgen, Herr Kommissar Beck. Der Herr Kollege Pfeiffer, was gibt's denn? Wir haben uns vorgestern den Unfallort noch mal eingehend angeschaut. Ja, und hat sich was ergeben? Ja, da den Benzinkanister da, den haben wir in einem Gebüsch drin gefunden. Ja, das ist immerhin etwas. Setzen Sie einmal durch hin. Danke. Ja, es macht nicht gerade den Anschein, als ob den jemand weggeworfen hätte. Da schauen Sie, der Kanister ist so gut wie neu. Übrigens ist er mit Laub zu dick gewesen. Anscheinend kommt jetzt allmählich Licht in die Sache. Durch den Kanister da? Auch, ja. Können Sie sich erinnern, wie ich am Unfallort hin und her überlegt habe, wieso eigentlich das Auto brennen können? Richtig. Und dann die Kardinalfrage, wie es möglich gewesen ist, dass ins Wagen innere Benzin reingekommen ist. Ja, natürlich kennt auch... Jetzt wissen wir es. Aus dem Kanister da. Und ich mache jede Wette, es ist sogar mit Absicht reingeschüttet worden. Und dann hat man den Laubfrosch genauso absichtlich anzündet. Ja, aber wie soll der Tetzner das... Der Tetzner, jawohl. Da lesen Sie den Bericht, den mir die Münchner Kripo heute übergeben hat. Von München? Da bin ich aber neugierig. Also, das ist ein Aber warte mal. Da ist ja noch die tief trauernde, schmerzgebeugte Witwe. Mein Kurtchen, mein armes Kurtchen. Das ist schon gleich ein bisschen arg theatralisch vorkommen. Und wie Präsenz es gehabt hat. Gleich von hier aus hat es noch an die Versicherungsgesellschaft depeschiert. Also, so wie die Münchner Kripo da schreibt, schaut er das gerade so aus, wie wenn sich so meinen Mord... Ich bin mir sogar sicher. Was die Sache allerdings kompliziert macht, ist die Tatsache, dass wir es mit einem Mord an einem Unbekannten zu tun haben. Das wird gar nicht so leicht sein. Sie, Herr Beck, haben Sie eigentlich von der Geschichte gehört, die da neulich bei Geimersheim, ein Autofahrer soll da einen Handwerksbursch... Ja, ich habe am Samstag ein Schrieb von der dortigen Gendarmerie kommen. Aber Sie, das bringt mich auf eine Idee. So? Womöglich handelt es sich auch in unserem Fall um einen Handwerksburschen. Heute bei der Arbeitslosigkeit, wo so viele junge Leute auf der Welt sind, da fällt es halt nicht so geschwind auf, wenn einer verschwindet. Ja, jedenfalls, der Tetzner dürfte auf alle Fälle verschwunden sein. Ha, irgendwann taucht er schon wieder auf. Oder glauben Sie vielleicht, er hat sich umsonst so hoch versichern lassen? Ja, wie soll er an das Geld kommen? Irgendwie wird es der schon probieren. Aber vielleicht kann uns da die angebliche Witwe, die untröstliche Frau Tetzner, was drüber sagen. Glauben Sie? Ja, das glaube ich sogar ganz bestimmt. Beck, Sie brauchen ein Fernsprech mit der Kripo in Leipzig. Dringend. Ja, sogar sehr dringend. Regierungsrat von Kriegern, Chef der Mordkommission der Leipziger Kriminalpolizei, wollte eben einen Brief öffnen, da klingelt das Telefon. Am anderen Ende ist Kommissar Beck in Regensburg. Wie bitte? Mord? Mord, glauben Sie? Ja, ich verstehe. Raffiniert angelegter Versicherungsbetrug. Aber der Tetzner ist doch hier am Sonntag beerdigt worden. Was, die Leiche von einem anderen? Das ist ja ein tolles Ding. Achso, der Tetzner ist unauffindbar. Aha. So, Sie glauben, die Frau ist mit von der Partie. Sofort verhaften die immer Tetzner? Ja, ich weiß nicht, ob das so ohne war. Naja, also jedenfalls werden wir uns gleich mit dem Fall befassen. Gut, Herr Peck, wir bleiben ständig in Verbindung. Ja, ich gebe sofort Bescheid. Ja, guten Morgen, Ende. Ja, die Bayern, die tun sich leicht, sofort verhaften, diese Frau Tetzner. Da muss ich zunächst schon etwas mehr über die Sache. Ach so, hier den Brief, den wollte ich hier. Absender, Universitätsprofessor Dr. Kockel, Gerichtsmedizinisches Institut. Na, mal sehen. Der Brief beginnt zunächst mit dem Wortlaut des Gutachtens, das der Professor für die Versicherungsgesellschaften erstellt hatte. Doch dann heißt es weiter: Der folgende Absatz ist ausschließlich für die Kriminalpolizei bestimmt. Nach den weiteren Ergebnissen meiner an den Leichenteilen vorgenommenen Untersuchungen halte ich es für meine Pflicht, diese der Polizeibehörde mitzuteilen. Eine ausführliche Darstellung des Obduktionsbefundes folgt umgehend. Doch bereits hier möchte ich mit allem Nachdruck auf das sich daraus ergebende Fazit hinweisen. Demnach ist es vollkommen ausgeschlossen, dass sich auf dem Führersitz des brennenden Autos ein Lebender befunden hat. Wäre dies der Fall gewesen, hätte dieser unbedingt noch Kohlenoxid und Ruß eingeatmet. Doch wie sich bei der Obduktion zeigte, waren weder in der Mundhöhle noch im Kehlkopf, auch nicht in den noch erhaltenen unteren Teilen der Luftröhre, irgendwelche Spuren von Ruß auf den Schleimhäuten zu entdecken. Es gibt deshalb keinen Zweifel, dass der Mann, der als verkohlter Leichnam im Auto gefunden wurde, bereits schon vorher tot war. Kann allerdings nicht sagen, auf welche Weise sein Tod herbeigeführt worden ist. Dann weiter. Er fällt jetzt aber in sich. Ja, was mache ich nun mit der Frau? Festnehmen, wie der Regensburger Kommissar meint? Nee, dadurch würde der Tetzner doch nur gewarnt. Also wenn die beiden wirklich unter einer Decke stecken, dann ist doch mit Sicherheit zu rechnen, dass er versuchen wird, sich mit seiner Frau in Verbindung zu setzen. Ergo nicht verhaften, aber überwachen. Ab 4 Uhr nachmittags wird Emma Tetzner pausenlos überwacht. Sie kann keinen Schritt mehr tun, der nicht sofort von der Kripo registriert wird. Man hat auch herausgefunden, dass die Wohnung der Tetzners keinen eigenen Telefonanschluss besitzt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Telefongespräche über den Apparat ihres Wohnungsnachbarn zu führen. Regierungsrat von Kriegern beordert deshalb einen seiner fähigsten Beamten in diese Wohnung, dessen Aufgabe es ist, alle Telefonate zu überwachen. 2 Tage vergehen ohne besondere Vorkommnisse. Da, am 4. Dezember, 10:11 Uhr, rasselt die Klingel des Telefons. Gespannt presst der Kriminalbeamte den Hörer ans Ohr. Ja? 72803. Ja? Hallo, hören Sie? Ja? Sie werden aus Straßburg gerufen. Moment, ich verbinde. Bitte sprechen. Hallo? Ja? Können Sie mich hören? Ja, sehr gut. Bitte, könnte ich Frau Detzner sprechen? Gedulden Sie sich etwas. Ich muss erst nachsehen, ob sie zu Hause ist. Übrigens, wer spricht dort? Franelli. Ich rufe aus Straßburg. Danke. Jetzt einen Augenblick, bitte. Der Kriminalbeamte, überzeugt, dass es sich bei dem Anrufer um Kurt Erich Tetzner handelt, verhält sich äußerst geschickt. Er entfernt sich einige Schritte vom Apparat, öffnet zum Schein die Wohnungstüre und geht nach einer knappen Minute wieder zum Telefon zurück. Hallo? Ja? Hören Sie noch? Ja. Frau Tetzner ist ausgegangen. Wenn Sie gegen 18 Uhr noch einmal anrufen könnten, dann ist Frau Tetzner bestimmt zu Hause. Gut. Ich werde um 18 Uhr noch einmal aus Straßburg anrufen. Bereits 15 Minuten nach diesem Telefongespräch sind sämtliche in Frage kommenden Polizeidienststellen unterrichtet. Die französischen Polizeibehörden, vor allem die Straßburger Kriminalpolizei, werden von der Vermutung in Kenntnis gesetzt, dass es sich bei dem angeblichen Franelli mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den steckbrieflich gesuchten Kurt Erich Tetzner handeln dürfte. Von der Fliegerschule Leipzig-Mockau wird das Flugzeug D-1105 mit Fluglehrer Bader gechartert, das Regierungsrat von Kriegern nach Straßburg bringen soll. Die Straßburger Kriminalpolizei ersucht die Oberpostdirektion um unmittelbare Benachrichtigung, falls auf einem Postamt unter der Nummer 72083 ein Gespräch nach Leipzig angemeldet werden sollte. Uhr, Hauptpostamt Straßburg. Am Schalter 3 wurde soeben die Rufnummer 72083 in Leipzig verlangt. Die Beamtin bittet um etwas Geduld, im Augenblick seien alle Leitungen belegt. Dann wählt sie die Nummer der Kriminalpolizei. Uhr, 18:15 Uhr. Zwei Herren betreten die Schalterhalle. Unauffällig mustern sie die in der Halle anwesenden Personen, dann wandern ihre Blicke hinüber zum Schalter 3. Mit einer verstohlenen Geste weist die Beamtin auf die Bank vor den Telefonzellen. Sofort wenden sich die beiden Herren dorthin. Monsieur, Ihre Name, s'il vous plaît? Franelli, ich heiße Franelli. Non, Monsieur, Sie sind Kurt-Erik Tetzner, n'est-ce pas? Ja, ich gebe es zu. Kriminalpolizei, Sie sind verhaftet. Donnerstag, 5. Dezember 1929. Schlagzeile der deutschen Zeitungen: Kurt Erich Tetzner, der Mörder mit dem Laubfrosch, in Straßburg verhaftet. Laubfrosch. Ein sensationeller Kriminalfall aus dem Jahre 1929. Nachgezeichnet von Karl Bogner. Sie hören heute den zweiten Teil. Am 2. Dezember 1929 bringen die Münchner neuesten Nachrichten unter der Überschrift Unfall oder Verbrechen, ein mysteriöses Drama bei Regensburg, folgenden Bericht. Ein rätselhafter Fall beschäftigt Polizei und Staatsanwaltschaft. Wir haben in der vergangenen Woche über den Sachverhalt berichtet. Auf der Staatsstraße Ettertshausen-Maria-Ort machten Passanten am frühen Morgen des 27. November einen schaurigen Fund. An einem Kilometerstein stand eine merkwürdige Ruine, Überreste eines verbrannten Autos und darin die gänzlich verkohlte Leiche des Fahrers. Nun hat die Untersuchung eine sensationelle Wendung genommen – und man hegt begründeten Verdacht, dass hier ein schweres Verbrechen vorliegt. Zunächst hatte es den Anschein, als ob der 25 Jahre alte, verheiratete Vertreter Kurt Erich Tetzner aus Leipzig der Tote im Wagen sei. Verdacht aber erregte schon der Umstand, dass der Wagen, ein Opel-Zweisitzer, sogenannter Laubfrosch, mit dem Vorderteil, ohne dadurch Schaden zu nehmen, an den Kilometerstein angefahren war. Auch die Tatsache, dass die Leiche vollkommen verkohlt aufgefunden wurde, musste Verdacht erwecken. War sie vielleicht mit Benzin übergossen und angezündet worden? Ein weiterer schwerer Verdacht kam dazu. Tetzner hatte sich erst wenige Wochen vor dem Unfall sein Leben mit insgesamt 145.000 Mark versichern lassen. Bei dieser Sachlage wäre es von größter Wichtigkeit gewesen, die Persönlichkeit des Toten festzustellen. Nun aber war die Leiche so verkohlt, dass eine Identifizierung nicht möglich war. Man fand aber auch bei der Leiche Uhr und Ehering Tetzners nicht. So musste man mit der Möglichkeit rechnen, dass der Verbrannte gar nicht Tetzner ist. Eine Annahme geht nun dahin, dass Tetzner auf der Fahrt nach München unterwegs eine Person zum Mitfahren eingeladen hat, vielleicht einen Handwerksburschen, dessen Verschwinden längere Zeit nicht auffällt, dass er diese Person ermordet und verbrannt hat in der Hoffnung, dass er als der Tote angesehen und dadurch seine junge Frau in den Besitz der Versicherungssumme kommen werde. Die behördlichen Nachforschungen sind in vollem Gange und man darf hoffen, dass bald Licht in das traurige Geheimnis gebracht wird. Bereits zwei Tage später, am 4. Dezember 1929, melden die Leipziger Nachrichten: Nach einer bei der Leipziger Kriminalpolizei eingegangenen Drahtnachricht ist der in Leipzig wohnende Kaufmann Kurt Tetzner heute Nachmittag in Straßburg verhaftet worden. Frau Tetzner, die heute durch die hiesige Kriminalpolizei festgenommen wurde, hat ein Geständnis dahingehend abgelegt, dass ihr Mann einen Unbekannten ermordet und in seinem Kraftwagen verbrannt habe. Er wollte dadurch den Anschein erwecken, als ob er selbst verbrannt wäre, um so seine etwa vor 4 Wochen abgeschlossene Lebensversicherung in Höhe von 145.000 Mark zu erhalten. Gegen Kurt Tetzner wird bei der französischen Regierung das Auslieferungsverfahren eingeleitet werden. Emma Tetzner wird bereits in den nächsten Tagen nach Regensburg überstellt. Wenige Tage nach ihrer Einlieferung in das Regensburger Polizeigefängnis wird Emma Tetzner dem Kommissar Beck zu einem ersten Verhör vorgeführt. Jenem Kommissar Beck, dem sie vor knapp 2 Wochen schon einmal gegenüberstand, damals allerdings in der Maske einer vor Schmerz und Trauer fast wahnsinnig gewordenen Witwe. Na, Frau Tetzner, das haben Sie sich wohl kaum träumen lassen, dass wir uns so geschwind wiedersehen. Und ich muss schon sagen, die Rolle der tief trauernden Witwe, die haben Sie schon meisterhaft gespielt. Aber das war doch völlig... Na, allen Respekt. Sogar so ein alter Haas wie ich ist darauf reingefallen. Herr Kommissar, ich wollte... Nix da. Jetzt ist Schluss mit der Komödie, gell? Jetzt geht's um die Wahrheit. Und ich möchte Ihnen raten... Herr Kommissar, was soll ich Ihnen... Fragen stell ich, gell? Ihr Mann hat bei seiner ersten Einvernahme in Straßburg den Mord bei Ettertshausen zugegeben. Genauso den damit verbundenen Versicherungsbetrug. Er hat aber auch angegeben, Frau Tetzner, dass Sie ihn zu dieser Tat getrieben hätten. Ich? Ja, um Gottes Willen, ich Ihr hab... Mann behauptet das jedenfalls. Aber das ist doch nicht wahr. Ich gebe zu, dass ich von seinem Plan, jemanden im Auto verunglücken zu lassen, gewusst habe. So. Auch das mit den Versicherungen. Er hat mir doch die ganzen Wochen vorher immer nur davon geredet. Ja, da haben Sie nicht versucht, ihm diesen verbrecherischen Plan auszureden, ne? Gewiss, aber er hat immer und immer wieder davon angefangen. Und seine geradezu unheimliche Überredungsgabe. Na, also jetzt kommen Sie. Ja, manchmal kam es mir vor, als hätte er mich hypnotisiert. Hypnotisiert, so. Versteht er denn was von Hypnose? Ich weiß nicht so recht, aber jedenfalls hat er sich sehr viel mit Telepathie befasst. Was soll das heißen? Ja, meiner Mutter, sie litt ständig an entsetzlichen Schmerzen, hat er öfters durch Handauflegen eine Linderung verschafft. So hat er? Ja. Er hat aber auch, wie wir ganz genau wissen, ihre Mutter versichern lassen. Sogar sehr hoch versichern lassen. Das ist richtig. Und zwar Anfang des Jahres. Da lebten wir noch in Oschatz. Wir haben zusammen mit meiner Mutter dort ein kleines Café betrieben. Aber das ging nicht so recht. Ständig waren wir in Geldverlegenheit. Ja, und was hat es... Nun, eines Tages, Kurt und ich machten einen Spaziergang. Da hat er gesagt... Siehste, Emma, das Geschäft geht doch mehr wie mies. Ja, leider. Deine Mutter ist schwer krank, vielleicht sogar todkrank. Ach, ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Na, hör sie mal. Die Ärzte haben durchblicken lassen, dass es sich um Krebs handelt. Mein Gott. Ja, man hat mir auch gesagt, über kurz oder lang müsste man mit dem schließen. Hör auf, bitte. Ach, na, mein Mutchen. Nu, heul nicht. Es wird ja schon nicht gleich so. Mir wäre lieber, wenn ich wüsste, wo wir das Geld für die Schulden hernehmen sollen. Mutchen hat uns doch geholfen, so gut sie konnte. Jetzt hat sie selber fast nicht mehr. Ja, Geld hat sie freilich kaum noch. Nee. Ja, aber man könnte sie... eventuell versichern lassen. Was? Na, so auf 10.000 Märker zum Beispiel. Was? Oh, im Falle eines Falles wäre das doch etwas. So. Und dann hat also Ihr Mann Ihre Mutter versichern lassen, ja? Nein. Zunächst hat er sie zum Heilpraktiker gebracht. Der sagte, von Krebs könne nicht die Rede sein. Meine Mutter würde bestimmt steinalt. Doch ihr Zustand verschlechterte sich zusehends. Ja, wäre denn da Operation nicht besser gewesen? Das dachte ich auch. Doch die Ärzte hatten große Bedenken wegen dem schlechten Zustand von ihrem Herzen. Mhm. Wann hat Ihr Mann dann Ihre Mutter versichern lassen? Im März. Im März, ja. Er musste allerdings eben wegen dem Krebsleiden eine hohe Zusatzprämie in Kauf nehmen. Ja, und Ihre Mutter? War die damit einverstanden? Ja, schon. Nur meinte mein Mann jetzt plötzlich, es wäre vielleicht doch besser, wenn Mutchen sich operieren ließe. Die Operation fand am 5. April 1929 statt. 2 Tage später erlag die Patientin einem Herzversagen. Tetzner kassierte die 10.000 Mark aus der Versicherung. Das Café in Oschatz wurde verkauft. Tetzner verfügte zu diesem Zeitpunkt über 30.000 Mark Bargeld. Eine Summe, die trotz beginnender Wirtschaftskrise zum Aufbau einer Existenz ausreichend gewesen wäre. Doch zunächst begab man sich für mehrere Wochen in ein luxuriöses Ostseebad. Dann beschloss Kurt Tetzner, nach Leipzig zu übersiedeln. Ja, und in Leipzig, da war das Geld schon so ziemlich alle. Wir haben hin und her überlegt, was wir tun. Sie können sich nicht vorstellen, Herr Kommissar. Ich will mir auch gar nichts vorstellen. Sie sollen mir erklären... Nun, mein Mann kam plötzlich auf die Idee. Emma, ja? Hör mal. Eigentlich könnten wir doch zu meiner Mutter nach Dresden ziehen. Zu deiner Mutter? Warum denn das auf einmal? Oh, weiß Gott, wie lang die alte Dame noch lebt. Wenn man sie nur gut versichern würde. So 20.000. Kurzchen, hör doch Spaß aber. Du wirst doch nicht am Ende glauben, dass deine Mutter demnächst sterben wird. Du meine Güte. Mit 15.000 Mark in der Tasche kriegt man in der Großstadt jedes Gift. Was? Also das kann doch nicht wahr sein. Die eigene Mutter. Ist es auch nicht, Herr Kommissar. Ich habe ihm das nämlich ausgeredet. So, haben Sie, ja. Ja. Aber den teuflischen Plan, einen anderen für sich sterben zu lassen, um 145.000 Mark zu ergaunern, den haben Sie ihm nicht ausgeredet, nein? Ich hatte einfach nicht die Kraft dazu. Sie haben also diesem scheußlichen Verbrechen zugestimmt. Ich habe von dem Plan gewusst, aber zugestimmt habe ich nicht. So, was haben Sie denn dann? Ich habe weder Ja noch Nein gesagt. Februar 1930. Der Regensburger Anzeiger meldet: Vorgestern wurde der Mörder Kurt Erich Tetzner nachts 12.55 Uhr von zwei Kriminalbeamten der hiesigen Polizei in Mülheim auf Transport gebracht und ist gestern nachmittags 3.46 Uhr hier in Regensburg eingetroffen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde Tetzner in das Gerichtsgefängnis eingeliefert. Wenige Tage später, am 3. März 1930, wird Tetzner dem Untersuchungsrichter Dr. Schmidt vorgeführt. Herr Tetzner, gleich nach Ihrer Verhaftung in Straßburg haben Sie eingestanden, in der Nacht des 27. November 1929 einen Wanderburschen in Ihrem Auto verbrannt zu haben. Später haben Sie dann auch den freilich missglückten Überfall bei Geimersheim auf den Schlosser Alois Ortner zugegeben. Jawohl. Ich frage Sie jetzt, haben Sie das wirklich getan? Einen Menschen verbrannt? Jawohl, Herr Untersuchungsrichter. Haben Sie Ihr Opfer vorher betäubt oder getötet? Kommt nicht in Frage. Ich habe ihn lebendig verbrannt. Menschenskind! Ja, wissen Sie, was Sie da sagen? Ich habe mir die Suppe nun mal eingebrockt. Jetzt muss ich eben dafür büßen. Die Tage vor dem Tod werden allerdings sehr schwer sein. Sie, jetzt hören Sie mir mal gut zu, gell? Aus dem gerichtsmedizinischen Gutachten des Professors Dr. Kockl in Leipzig geht eindeutig hervor, dass der Mann schon tot war, ehe er verbrannte. Das heißt da unter anderem, Moment, aus der Fettembolie in den Lungengefäßen ist abzuleiten, dass der Verbrannte bei Lebzeiten tödliche Verletzungen erlitten hat. Na, was haben Sie dazu zu sagen? Nichts. So. Aber ich habe nichts dagegen, wenn das Gericht sich dieser Ansicht anschließt und die Sache dann vielleicht etwas milder beurteilt. Sie geben also zu, dass Sie den Mann vorher... Kommt nicht in Frage. Ich habe ihn lebendig verbrennen lassen. Sie bleiben also dabei. Na schön, wie Sie wollen. Was anderes. In Straßburg haben Sie behauptet, Ihre Frau wäre die Triebfeder zu diesem Verbrechen gewesen. Das war meine einzige Lüge. Nein, die Triebfeder war sie nicht. Doch gewusst hat sie davon. Das heißt, sie war damit einverstanden? Jawohl, Herr Untersuchungsrichter. Gut. Ich frage Sie nun noch einmal. Haben Sie den Mann wirklich bei lebendigem Leib verbrannt? Ich kann nichts anderes sagen. Dann erklären Sie mir doch wenigstens... Ich meine, wie ist es möglich, dass ein Mensch eine derartig unmenschliche Tat vollbringen kann? Ja, mein Gott. Auf was kommt man nicht alles, wenn man in finanziellen Schwierigkeiten ist? Ja, aber das ist doch kein Grund, einen Mord zu begehen. Was waren das für Schwierigkeiten? Tetzner schildert nun, wie er nach dem Verkauf des Cafés in Oschatz mit seiner Frau nach Leipzig übersiedelte, wie ihm beruflich nichts Rechtes gelingen wollte und wie er in immer größere finanzielle Kalamitäten geriet. Im Sommer 1929 habe er dann gegen eine Geschäftseinlage von 10.000 Mark die Generalvertretung für Schullehrmittel des Münchner Pestalozzi-Verlages in Sachsen bekommen. Damals hatte ich mir auch den Opelwagen, den Laubfrosch, angeschafft. Doch das Geschäft mit den Schulbüchern, das wollte und wollte nicht so richtig florieren. Die Schulden wuchsen, Wechsel liefen. Da kommt man eben auf allerhand Gedanken. Was für Gedanken? Naja, nun, zunächst wollte ich eine hohe Lebensversicherung eingehen. Mhm. Und mich mit dem Auto verunglücken lassen, um so wenigstens meiner Frau... Aber sie wollte nichts davon hören. Wahrscheinlich wäre ich auch zu feige dazu gewesen. Und da sind Sie dann vermutlich auf den Gedanken gekommen, dass es eigentlich ja besser wäre, wenn statt Ihnen ein anderer... Ja, wenn ich aus der verdammten Misere herauskommen wollte, erschien mir als einziger Ausweg... Durch einen Mord, einen groß angelegten Versicherungsbetrug zu inszenieren, wie? Ja, ich gebe es zu. Ja, nachdem ich einmal den Plan gefasst hatte... Haben Sie systematisch begonnen, Ihre Frau Schritt für Schritt, langsam aber sicher, so zu präparieren, dass sie, wenn zunächst vielleicht auch widerstrebend, dann schließlich doch Ihrem verbrecherischen Vorhaben zustimmte? Ja, es wäre zwecklos, wenn ich es leugnen würde. Sehr richtig. Zu diesem Punkt haben wir nämlich sehr präzise und glaubwürdige Aussagen Ihrer Frau. Wie sie angibt, sollen Sie einmal geäußert haben... Das Gewürge mit dem Wechseln des ewigen Schuldenzahlen, verdammter Mist noch einmal, das hat doch überhaupt keinen Zweck. Es muss etwas Entscheidendes geschehen. Kurtchen, glaubst du vielleicht an eine Wunder? Wunder? Nee, da muss etwas ganz anderes. Ich könnte doch arbeiten gehen, mitverdienen. Arbeiten tun nur die Dummen. Emma, wir wollen doch endlich auch einmal ein schönes, ein sorgenfreies Leben führen, ne? Wir können doch eventuell das Auto verkaufen, mit dem Geld ein kleines Geschäft anfangen. Das Auto verkaufen? Mhm. Den Laubfrosch? Nee, meine Liebe, der wird nicht verkauft. Der wird verbrannt. Fängst du schon wieder mit dieser schrecklichen Geschichte an? Du kannst sagen, was du willst. Ich bin nun einmal fest entschlossen. Kurt, ich flehe dich an. Du kannst doch nicht im Ernst in einen Menschen... Bloß damit wir... Nee, das wäre zu grausam. Grausam. Ich höre mal, grausam. Im Krieg 14-18 sind so viele Menschen umgekommen. Da kommt's jetzt auf ihn mehr oder weniger auch nicht mehr an. Kurt, ich bitte dich. Also wenn dir der Gedanke gar so schrecklich ist, dann halte dir gefälligst die Versicherungssumme vor Augen. 145.000 Reichsmark. Und nun haben Sie Ihrer Frau fast pausenlos das künftige Leben in den rosigsten Farben ausgemalt, wenn nur erst der Coup mit den Versicherungen gelungen wäre, ne? Bis sie endlich mürbe geworden ist und dem verbrecherischen Vorhaben zustimmt. Sie hat sich lange dagegen gewehrt, Herr Untersuchungsrichter. Ja, was heißt das schon, gewehrt? Schließlich hat sie dann doch Ja gesagt, ne? Ihre Frau hat übrigens angedeutet, sie hätte unter ihrem hypnotischen Einfluss gestanden. Das ist doch Quatsch! Bitte? Verzeihung. Davon verstehe ich doch gar nicht. Mag sein. Was ich nicht verstehe, wie kann eine Frau sich zur Mitwisserin, ja, Mithelferin eines so scheußlichen Verbrechens hergeben? Herr Untersuchungsrichter, leicht ist es ihr bestimmt nicht gefallen. Allein schon der Gedanke, dass ein Mord... Einmal hat sie gemeint, ob man sich vielleicht eine Leiche verschaffen könnte, die man dann im Auto verbrennen lassen könnte. So! Hat sie das vielleicht für weniger furchtbar, für weniger verbrecherisch gehalten, wie? Ja, mag sein, ich hab... Jedenfalls steht fest, dass Sie Ihre Frau zu Ihrer Komplizin gemacht haben. Sie wussten auch genau warum, nicht? Die ganze Tat wäre ja ohne die Mithilfe Ihrer Frau sinn- und zwecklos gewesen. Wer hätte denn zum Beispiel die Versicherungssumme beheben sollen, wenn nicht Sie? Ja, ich muss das alles zugeben. Kommen wir jetzt zur Tat selber. Vergangenes Jahr im Oktober haben Sie bei 3 Versicherungsgesellschaften Lebensversicherungen bzw. Versicherungen gegen tödlichen Unfall abgeschlossen, insgesamt auf 145.000 Mark. Jawohl. Meine Barmittel hatten gerade noch für die erste Prämie gereicht. Jawohl. Es war also quasi höchste Zeit, Ihre Mordpläne in die Tat umzusetzen, sich ein Opfer dafür zu suchen. Wie sind Sie da vorgegangen? Ja, zunächst gab ich in einer Chemnitzer Zeitung eine Annonce auf. Dieses Inserat erschien am 12. November 1929 in den Chemnitzer Nachrichten. Es hatte folgenden Wortlaut: Ein Autobesitzer sucht einen jungen, unabhängigen Mann, etwa 25 Jahre alt, als Reisebegleiter. Tageslohn 8 Mark. Zuschriften nur mit Lichtbild unter... Bei der damals herrschenden Arbeitslosigkeit war natürlich an Bewerbern kein Mangel. Bereits 2 Tage später konnte Tetzner ein ansehnliches Päckchen von Zuschriften in Empfang nehmen. Sorgfältig breitete er die eingesandten Lichtbilder zu Hause vor seiner Frau aus. Na, du gucke mal, Emma, welcher von den Burschen sieht mir am ähnlichsten? Tja, also wenn du mich fragst, ich glaube, der hier. Ja, der. Genau. Na, nun warte mal, wie heißt denn der? Das ist er. Kurt Strobel, 24 Jahre alt, zurzeit arbeitslos. Der ist richtig, ja? Ach Gott, wie du meinst, Gutschen. Na, was denn? Außerdem hat er auch noch einen gleichen Vornamen wie ich. Am 16. November trifft sich Tetzner mit Strobel in einem Café. Man kommt überein, dass der junge Mann als Beifahrer Tetzners, dessen schwere Musterkoffer vom Auto zu den Kunden tragen soll, und vereinbart den 21. November, wo Tetzner geschäftlich nach München fahren müsse, als Tag des Dienstantrittes. Als Treffpunkt bestimmt Tetzner den Hauptbahnhof in Gera, wo er mit seinem Auto um 8 Uhr früh auf ihn warten würde. Doch Strobel erscheint zu diesem Treffen nicht. Wie er später zu Protokoll gibt, hatte er von Tetzner einen derart unheimlichen Eindruck, dass er fürchtete, sich dem Massenmörder von Düsseldorf gegenüberzusehen und trotz Arbeitslosigkeit lieber auf die Stellung verzichtete. Frau Tetzner, Ihr Mann hat am 21. November auf dem Geraer Hauptbahnhof also vergeblich auf diesen Strobel, den er vermutlich als Opfer seiner Mordpläne ausersehen hatte, gewartet. Na, warte, was geschah dann? Ja, was geschah dann? Herr Untersuchungsrichter, verzeihen Sie, aber in meinem Kopf geht alles durcheinander. Ja, Sie müssen sich eben zu konzentrieren versuchen. Ne? Also, ja, reden Sie schon. Ja, tja, gegen Mittag muss es gewesen sein. Ja? Ich dachte, mein Mann müsste jetzt schon fast in München sein. Ja? Da kommt er wieder zurück. Verfluchte Schweinerei, du hammer den Salat. Kurtchen, ich denke, du stell dir vor, dieser Kerl ist nicht gekommen. Der Strobel? Ja, wer denn? Denkst du, vielleicht hätte ein Gera auf einen Herrn Reichspräsidenten gebracht? Ach, bitte, bitte beruhige dich doch. Was willst du denn jetzt tun? Naja, mir bleibt doch keine Wahl. Ich muss trotzdem losfahren. Irgendwo auf der Strecke wird mir schon einer über den Weg laufen. Gott sei Dank sind ja genug Wanderburschen auf den Straßen. Ach, wenn bloß nicht der furchtbare Gedanke wäre, dass du in Menschen... Nun fang nicht wieder damit an. Oder möchtest du nicht auch mal ein flottes Leben führen? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, nur hör jetzt gut zu. Also vorsichtshalber erkläre ich dir noch einmal, was du tun musst. Gott, ja, halt die Gusche! Pass lieber auf jetzt, Gott, verdamm ich noch einmal! Ja. Also, sofort, wenn ich die Sache hinter mich gebracht habe, schicke ich dir ein Telegramm mit der Beschreibung der Kleider des Betreffenden, den ich... Oh, bitte, bitte sprich das nicht aus, du, ne? Hab dich doch nicht so. Also, kurz und gut, du weißt dann, dass die Angelegenheit in Ordnung gegangen ist. Ja. So, nun wartest du ab, bis sich die Polizei bei dir meldet. Ja. Ich kann natürlich nicht sagen, wann das sein wird. Mhm. Kommt eben darauf an, wann sie den Laubfrosch mit meiner Leiche entdecken. Gut, du, das kann ich nicht hören. Ist doch nicht meine. Die Hauptsache ist, dass du dann die tief trauernde Witwe, verstehst du, so mit allen Schikanen nehmen wirst. Ja. Und dann verständigst du umgehend die Versicherungsgesellschaften, am besten gleich telegrafisch. Ja. Weißt du, wo die Policen liegen? Ja, im Schreibtisch in der Safian-Mappe. Gut, hast du dir den Namen eingeprägt? Ja, doch, Franelli. Sehr gut. Sobald ich in Sicherheit bin, werde ich dich wahrscheinlich aus Frankreich unter diesem Namen anrufen. Ach, wenn es doch bloß schon so weit wäre. Hoffentlich rücken die Versicherung gleich mit dem Zaster raus. Kurtchen, ich hab solche Angst. Ach, Blödsinn. Schäfchen, wenn wir erst das viele Geld haben, beginnt doch das Leben in der großen Welt für uns. Und der Herr Franelli wird in Paris Tetzners junge Witwe heiraten. Schön wär's. Na also, so, jetzt drückst du mir den Daumen, dass alles glatt geht. Ich fahr jetzt los. Leb wohl. Ach, Kurtchen. Ja, Frau Tetzner, Sie haben das alles sehr ausführlich, muss auch zugeben, glaubwürdig geschildert, aber da war doch noch die Sache mit dem Äther. Ja, der... Ja, wir wissen, Sie haben Ihrem Mann vor seiner Abreise ein Fläschchen mit Äther besorgt. Haben Sie gewusst, wozu er denn das... Ja, mir hat er gesagt, für den Motor, weil der bei der kalten Witterung sehr schwer anspringen würde. So, für den Motor. Mhm. Mit Äther kann man aber auch einen Menschen betäuben, hm? Sollte das nicht vielleicht der wahre Grund gewesen... Das weiß ich nicht. Ich ja, ist ja gut, ist gut. Sie brauchen sich ja nicht selber zu belasten. Ja, fahren Sie jetzt fort, bitte. Ach, Herr Untersuchungsrichter, Sie können sich nicht vorstellen, in welcher Angst und Aufregung ich den ganzen Tag und die Nacht verbracht hatte. Ich habe gewartet und gewartet... Vermutlich auf das Telegramm mit der... Ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, mit der Siegesmeldung. Ach Gott... wenn Sie bloß wüssten. Ja, Sie müssen es ja nur sagen, ne? Ja, ja. Also, am nächsten Tag schrillt plötzlich die Wohnungsklingel. Ja. Ich dachte, ja, ich gebe es zu, ich dachte, da würde vielleicht also der Telegrammbote. Ja, weiter, ja, gut. Ich öffne die Türe und mein Mann stürzt herein. Wenn sich der Kerl die Autonummer gemerkt hat, sind wir verloren. Um Himmels Willen, Kurtchen, was ist denn... Jetzt gibst du mal erstmal einen Schnaps, ja? Ja, gleich. Ach Gott, wenn der sich nur die Autonummer... Komm, jetzt trink erst einmal. Danke, so. danke. Dabei hätte das alles so schön klappen können. Mein Gott, du bist ja im Gesicht verletzt. Ja, der Schlag mit dem verdammten Schraubenschlüssel hat den ganzen Plan zunichte gemacht. Ein Schlag? Ja, was ist denn geschehen? So sprich doch. Na, was gibt's da viel zu reden? Ich bin also losgefahren. Ja. Kurz hinter Plauen hat mich ein Wanderbursche aufgehalten, ja, ob ich nach München fahre, ob ich ihn mitnehmen würde. Ich ließ ihn einsteigen, der kam mir ja wie gerufen. Mhm. Unterwegs erzählt er mir, er heiße Alois Ortner, in München gebürtig, von Beruf sei er Schlosser, aber ohne Arbeit und deswegen auf Wanderschaft. Komm, trink noch ein Schlückchen. Ja, komm, danke. Der muss so Anfang 20 gewesen sein. Na, in Hof und später in Nürnberg haben wir dann Rast gemacht. Ich ließ ihm zu essen geben. Auch ein bisschen Geld habe ich ihm gegeben, damit er sich rasieren und Schlips und Kragen kaufen konnte. Warum denn das? Na, was weiß ich. Vielleicht hatte ich mir eingebildet, er würde mir dann ähnlicher sehen. Ja, nachts um 11. Ist eine Zigarette? Komm, ich gebe das Feuer. Danke. Nachts um 11 sind wir dann in die Nähe von Ingolstadt gekommen. Und da habe ich gedacht, jetzt oder nie. Oh Gott. Bog von der Straße ab in einen Waldweg. Dort hielt ich an und gab vor, am Motor müsste ein Defekt sein, weil es stark nach Öl rieche. Der Ordner fragte, was man tun könne. Ich habe eine Decke unter das Auto gebreitet, habe ihm einen Schraubenschlüssel gegeben und gesagt, er möchte die Schraube der Ölwanne nachziehen. Er kroch unter den Wagen. Doch gleich darauf kam er wieder halb unterm Auto vor und verlangte einen anderen, einen größeren Schraubenschlüssel. Einen größeren? Ach du, hör auf jetzt. Da habe ich mit der Eisenstange vom Wagenheber auf ihn eingeschlagen. Einmal und dann noch einmal. Die Hiebe müssen aber zu schwach gewesen sein. Er konnte sich etwas aufrichten. Da habe ich ihm den Ätherlappen aufs Gesicht gedrückt. Aber ehe ich zu einem dritten Schlag ausholen konnte, hieb der mir den Schraubenschlüssel mit aller Wucht gegen die Stirn. Kurtchen. Ja, ich war im Moment richtig ein bisschen benommen. Dann bin ich zurückgedaumelt und sprang der auf und lief in den Wald hinein. Ich hatte versucht, ihn einzuholen. Doch in der stockdunklen Nacht. Ganz unmöglich. Also, alles zu Ende. Zu Ende? Zu Ende? Nee. So schnell gibt Tetzner nicht auf. Zwei Tage und Nächte allerdings verbringt Tetzner in panischer Angst, stets gewärtig, dass jeden Augenblick die Polizei erscheinen könne. Doch nichts geschieht. Tetzner hatte dies einem kuriosen Umstand zu verdanken. Der Handwerksbursche, der durch den von Tetzner auf ihn verübten Mordanschlag eine schwere Gehirnerschütterung sowie einen Sprung im Schädeldach erlitten hatte, gelangte nach einigem Umherirren gegen Mitternacht blutüberströmt zu der Einödwirtschaft Gabel, wo er Aufnahme fand. Am nächsten Tage wollte er gegen den Autofahrer Anzeige erstatten, doch kannte er weder dessen Namen, noch hatte er sich die Nummer des Autokennzeichens gemerkt. Er wusste lediglich, dass der Autofahrer aus Leipzig war. Unverständlicherweise lehnte es jedoch die Ingolstädter Kriminalpolizei, ebenso die dortige Gendarmeriestation, ab, die Anzeige aufzunehmen. Man erklärte sich schlichtweg für nicht zuständig. Ordner, der dann auf der Straße zusammenbrach, wurde ins Krankenhaus geschafft. Zwei Tage später wurde er dort von einem Polizisten des Gendarmerie-Postens in Geimersheim vernommen. Der vermutlich etwas einfältige Landgendarm schenkte allerdings Ordners wahrheitsgemäßer Schilderung des im Wald bei Geimersheim auf ihn verübten Mordanschlages nur wenig Glauben. Ja, er versuchte Ordner sogar weiszumachen, dass der Leipziger Autofahrer gegen ihn eine Anzeige wegen versuchten Raubüberfalls gemacht habe. Der schwerverletzte Handwerksbursche bleibt eingeschüchtert zurück und der Polizist hält es erst einige Tage später für nötig, die Angelegenheit an die Dienststellen der Kriminalpolizei in München und Regensburg weiterzuleiten. Tetzners Furcht vor Entdeckung war also vorerst unbegründet. Doch die Zeit drängte. Wollte Tetzner an sein Ziel kommen, musste er unverzüglich handeln. Musst du denn wirklich heute noch losfahren? Warte doch lieber noch ein paar Tage. Du bist köstlich. Scheinst gar nicht zu wissen, welches Datum wir heute haben. Heute ist nämlich bereits der 26. November. Na und? Na und? In 4 Tagen ist Ultimo. Weißt du, was das bedeutet? Ja, leider. Die Wechsel und alles andere. Ach, Wechsel, das wäre das Wenigste. Aber die zweite Prämie ist fällig für die Versicherungen. Oh Gott. Denkst du? Nee, der liebe Gott wird sie uns wohl kaum bezahlen. Und wir können sie nicht bezahlen. Ist dir jetzt endlich klar, warum ich noch heute auf die Reise gehen muss? Kurtchen, muss denn das ganz? Ich meine, muss es denn überhaupt sein? Und auf so grausame Art? Es gibt nur diese Art. Nur wenn einer bis zur Unkenntlichkeit verbrennt. Nein. Kann man glauben machen, dass ich derjenige bin. Doch anscheinend kapierst du das nie. Na doch, ich meine nur, man muss doch nicht... Was denn nun noch? Also ich mach mich jetzt fertig. Hast du mir den Pfeffer besorgt? Ja, ich hab die Tüte in deine Manteltasche gesteckt. Gut. Also, no, vielleicht klappt's mit dem Pfeffer besser, wie neulich mit dem Äther. Leb wohl. Tetzner startet also am 26. November und wieder in Richtung München. Zum 3. Mal begibt er sich auf Menschenjagd, fest entschlossen, die Tat diesmal kompromisslos und unbarmherzig auszuführen. Am Vormittag des 27. November öffnet Emma Tetzner mit flatternden Händen ein Telegramm. Bitte nachsenden schwarzen Mantel, Breecheshose, Gamaschen, Papiere nicht vergessen. Also doch. Bereits 6 Tage, nachdem Sie dieses unglaubliche Verbrechen verübt hatten, sind Sie auf dem Hauptpostamt in Straßburg verhaftet worden. Ja, das Ferngespräch mit Leipzig ist mir zum Verhängnis geworden. Ich hätte mir ja denken können, dass der Anschluss unseres Wohnungsnachbarn, wir haben ja selber kein Telefon, von der Polizei überwacht werden würde. Dieser zweite Anruf, dieser vermaledeite zweite Anruf, das war mein Fehler. Hm. Ja, anscheinend stimmt es doch, dass jeder Verbrecher einen Fehler macht. Ohne diesen berühmten Fehler würde wohl so mancher Fall ungelöst bleiben. Sie haben sich in Straßburg am Telefon als Franelli gemeldet, was? Jawohl, der Name sollte für meine Frau das Zeichen sein, dass ich in Sicherheit bin. Ja, wenn nicht der Leipziger Kollege gewesen wäre, der den Apparat Ihres Nachbarn überwacht hatte und durch sein geschicktes Vorgehen den Herrn Franelli hat auffliegen lassen. Ja, warum habe ich mich nur verleiten lassen und habe ein zweites Mal angerufen? Na ja, freilich, man hat mir bei meinem ersten Anruf gesagt, meine Frau sei ausgegangen. Ich möchte mich um 18 Uhr wieder melden. Ach, und ich Idiot, ich habe die Falle nicht bemerkt. Ja, ja, der berühmte Fehler. Hm? Wie recht Sie haben. Jetzt erzählen Sie mir wahrheitsgemäß alle Vorgänge vom Tag Ihrer Abreise aus Leipzig am 26. November bis zu dem grauenvollen Verbrennungsakt in der darauffolgenden Nacht beim Kilometerstein 9 zwischen Ettershausen und Mariaort. Mit leiser, leicht vibrierender Stimme beginnt Tetzner nun den Verlauf der Todesfahrt zu schildern. Gegen 5 Uhr abends habe ihn in der Nähe von Bayreuth ein Wanderbursche angehalten und gefragt, ob er ein Stück mitfahren könne. Er habe ihn daraufhin einsteigen lassen. Der Mann, der nicht sehr gut Deutsch sprach, habe ihm einen tschechisch klingenden Namen genannt, an den er sich aber nicht mehr erinnern könne. Er dürfte etwa 21 Jahre alt gewesen sein und habe, wie er sagte, zuletzt in der Tschechoslowakei in einem Sägewerk gearbeitet. Jetzt wolle er nach München, um dort vielleicht wieder Arbeit zu finden. Sie wären zunächst bis Nürnberg gefahren, wo er, Tetzner, mit seinem Begleiter im tiefen Keller zur Nacht gegessen habe. Übrigens das gleiche Lokal, in dem Tetzner 5 Tage vorher mit dem Schlossergesellen Alois Ortner eingekehrt war. Um Mitternacht habe man Nürnberg verlassen, wäre aber jetzt in Richtung Regensburg weitergefahren. Der Wanderbursche, der anscheinend ziemlich übermüdet war, sei sofort eingeschlafen. Etwa um 2 Uhr morgens habe man Hohenschambach erreicht und dort getankt. Einen Reservekanister mit Benzin habe man vorsorglich auf dem rückwärtigen Notsitz verstaut. Dann habe man die Fahrt fortgesetzt, bis... Bis etwa gegen 4 Uhr könnte ich vielleicht einen Schluck Wasser bekommen. Wasser? Bitte. Ja, meinetwegen. So. Haben Sie Wasser, jetzt trinken Sie. Danke, danke. Das tut gut, danke. So, und jetzt reden Sie weiter. Ja, bereits während der ganzen Fahrt, ich gebe das zu, hatte ich nur den einen Gedanken, du musst es tun. Du musst es tun, du musst es tun. Mhm. Und? Ja, naja, wie schon gesagt, also kurz vor 4 Uhr etwa, es war vollkommen dunkel, die Straßen waren leer. Mhm. Ich habe die Geschwindigkeit gedrosselt, ja, und bin am Straßenrand gegen einen Kilometerstein gefahren. Ja. Obwohl der Anprall verhältnismäßig leicht war, erwachte mein Begleiter und fragte, was denn los wäre. Worauf ich ihm sagte, es handle sich nur um eine kleine Panne. Er solle ruhig weiterschlafen. Er schlief auch sofort wieder ein. Und Sie? Was haben Sie dann? Ja, ich hab dann zunächst meinen Reisekoffer aus dem Auto genommen und beiseite gestellt. Dann habe ich die Verschlusskapsel des Benzintanks abgenommen. Dann habe ich den Reservekanister aus dem Fond geholt und habe das ganze Auto, vor allem die Trittbretter und die Türen, mit Benzin übergossen. Den Rest habe ich ins Wageninnere geschüttet, auch auf die Kleider des Wanderburschen, der dadurch für einen Moment wieder wach wurde, jedoch auf mein Bemerken, dass es nur aus Versehen geschehen wäre, sofort wieder einschlief. Weiter? Dann habe ich leise und sorgfältig die Wagentüren geschlossen und dann habe ich mit einem Streichholz das Auto angezündet. Und dann? Eine riesige Stichflamme ist emporgeschossen. Ich sah, wie die Kleider des Wanderburschen in Flammen aufgingen. Da bin ich davongerannt. Sagen Sie, war das wirklich so? Ich kann nichts anderes sagen. Das würde doch bedeuten, dass Sie den Unglücklichen bei vollkommenem Bewusstsein... Ich kann nichts anderes sagen. Aber Sie hatten doch versucht, den Ordner vorher zu töten. Haben Sie denn in diesem Fall nicht auch... Kommt nicht in Frage. Nachdem die Sache mit Ordner daneben ging, hatte ich keinen Mumm mehr zum Zuschlagen. Tetzner! Ich verweise Sie jetzt noch einmal auf das Gutachten des Professors Kockel, in dem es ausdrücklich heißt, der Betreffende müsse noch zu Lebzeiten tödliche Verletzungen erhalten haben, ehe er verbrannt wurde. Kommt nicht in Frage. Ich habe ihn lebendig verbrennen lassen. Der Untersuchungsrichter hat später einmal Tetzner als geradezu idealen Untersuchungsgefangenen bezeichnet, der nichts zu leugnen versuchte, den Hergang der Tat mit einer resignierten Wahrheitsliebe erzählte, die man fast Schicksalsergebenheit eines verspielten Lebens nennen konnte. Nur eine Frage kann Tetzner nicht oder doch nur sehr unzulänglich beantworten. Die Frage nach der Person des Ermordeten. Die Polizei steht deshalb vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Hunderte von vermissten Anzeigen werden überprüft, doch vergeblich. Es findet sich nicht die leiseste Spur, die Licht in das Dunkel um Tetzners Opfer bringen könnte. Fünf Monate befindet sich Tetzner bereits in Untersuchungshaft. Nach wie vor hält er die ungeheuerliche Behauptung aufrecht, den Wanderburschen lebendig verbrannt zu haben. Am 12. Mai 1930 wird Tetzner auf eigenes Ansuchen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Sie haben um Vorführung angesucht, Tetzner. Jawohl. Ja gut, was veranlasst Sie... Herr Untersuchungsrichter, ich möchte eine Aussage machen. So. Na gut, dann setzen Sie sich. Danke. Also? Herr Untersuchungsrichter, alles, was ich bisher eingestanden habe, halte ich aufrecht. Was meinen Plan mit den Versicherungen betrifft und was den Ordner betrifft, auch dass ich bei meiner zweiten Fahrt am 26. November den festen Vorsatz hatte, die Tat unbedingt auszuführen. Ja? Und? Doch dann war die Sache anders. Anders? Was wollen Sie denn damit sagen? Der Wanderbursche, den ich im Auto verbrannt habe, war vorher schon tot. Wie soll ich jetzt das verstehen? Der Mann ist mir kurz vor Bayreuth in einer Kurve direkt in das Auto gelaufen. Was? Ja, ein gütiges Schicksal hat mich davor bewahrt, einen Mord verüben zu müssen. Ja, wollen Sie denn allen Ernstes behaupten, dass, wie Sie es nennen, ein gütiges Schicksal Ihnen den Mann direkt vor die Autoräder hin präpariert hat, um Ihnen einen Mord zu ersparen? Ich habe es jedenfalls so empfunden. So, war er tot? Nein, aber ziemlich schwer verletzt. Ich habe ihn neben mich ins Auto gesetzt. Haben Sie ihn dann gleich ins Krankenhaus geschafft? Nein, zunächst bin ich weitergefahren, mit dem Gedanken, den Mann in Regensburg oder in München einzuliefern. Was? Ja, hören Sie mal, man fährt doch nicht mit einem Verletzten erst ein paar hundert Kilometer. Ich meine, warum haben Sie denn nicht gleich in Bayreuth? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte selber durch den Unfall einen ziemlichen Schock. Kurz vor Nürnberg ist er dann gestorben. Moment. In einem Ihrer Geständnisse haben Sie mal angegeben, dass Sie mit dem Wanderburschen in Nürnberg im tiefen Keller eingekehrt werden. Das muss ich jetzt dahingehend berichtigen, dass ich allein in dem Lokal war und dort zu Abend gegessen habe. Und der Tote? Der lag inzwischen draußen im Auto. Ich hatte ihn auf dem rückwärtigen Notsitz verstaut. Verstaut? Naja, gut, so kann man auch sagen. Und weiter? Ja, ich bin dann gegen Mitternacht aufgebrochen und weitergefahren. Mit dem Toten im Auto? Jawohl. Und von da ab verhält sich alles wieder so, wie ich es in den bisherigen Verhören immer angegeben habe. Das bedeutet also, dass Sie Ihre früher gemachten Aussagen in zwei der gravierendsten Punkte des Tatbestandes widerrufen. Demnach haben Sie nicht gemordet, auch den Betreffenden nicht bei lebendigem Leib verbrannt. Jawohl, nur seine Leiche. Ja, Menschenskind! Warum haben Sie sich dann monatelang eines der scheußlichsten Verbrechen bezichtigt, wenn in Wirklichkeit doch nur ein verhältnismäßig viel harmloserer Tatbestand, ein Verkehrsunfall vorliegt? Herr Untersuchungsrichter, Sie müssen das bitte verstehen. Ich hatte nur eine sehr laienhafte Vorstellung vom Tatbestand eines Mordes. Ich war der Meinung, man könne mich nicht allzu schwer bestrafen, wenn ich angebe, ich hätte nur das Auto angezündet. Wenn ich angebe, der Wanderbursche wäre am Leben gewesen und hätte darum die Möglichkeit gehabt, sich vielleicht noch retten zu können. Sehr unglaublich. Obwohl ich zugeben muss, dass die Türen eines Opelwagens für einen Nicht-Autofahrer nur schwer zu öffnen sind. Und vor allem habe ich geglaubt, die Öffentlichkeit würde gegen mich nicht so sehr empört sein, wenn ich angebe, ich hätte einen Lebenden verbrannt, als wenn ich die Verbrennung einer Leiche zugegeben hätte. Sie, Tetzner, da gehört aber schon ein starker Glauben dazu, gell? Wenn Sie mit derartig fadenscheinigen Begründungen Ihr erstes Geständnis widerrufen wollen... Und doch, Herr Untersuchungsrichter, war es so. So, wie ich es jetzt gesagt habe. Bereits in den ersten Verhören war Tetzner eindringlichst auf das Gutachten des Gerichtsmedizinischen Instituts in Leipzig verwiesen worden. Professor Kockel, der dieses Gutachten erstellte, war bekanntlich zu dem Schluss gekommen, dass der Betreffende, noch ehe er verbrannt wurde, bereits schwere, vermutlich sogar tödliche Verletzungen erlitten haben muss. In diesem apodiktischen Satz lag Tetzners Chance, und er erfasste sie. Unerklärlicherweise allerdings erst nach 5 Monaten. Doch von da ab bleibt er unerschütterlich bei seiner zweiten, bei seiner revidierten Aussage. Kein Mord, kein lebendig Verbrennen, nur ein Verkehrsunfall. Der Untersuchungsrichter, der gehofft hatte, den Fall Tetzner endlich an die Staatsanwaltschaft abgeben zu können, muss jetzt aufgrund des neuen Geständnisses wieder von vorne beginnen. Neue Zeugen müssen gehört, Lokalaugenscheinnahmen durchgeführt werden. Vorsichtshalber fordert Dr. Schmidt jetzt auch noch ein zweites Gutachten an, diesmal vom Gerichtsmedizinischen Institut in Erlangen. Es wird von dem Universitätsprofessor Dr. Molitoris ausgearbeitet und besagt in etwa das genaue Gegenteil von dem, was der Leipziger Gutachter ausgeführt hatte. Professor Molitoris gelangt in seinem Gutachten zu folgendem Resümee. Das von Tetzner zu Anfang abgelegte Geständnis, er habe einen Lebenden verbrannt, kann sehr wohl mit den Erfahrungen der Wissenschaft in Einklang gebracht werden. Gegen die Richtigkeit des zweiten Geständnisses, er habe eine Leiche verbrannt, können jedoch ärztlicherseits in verschiedenen Richtungen Bedenken erhoben werden. Wieder einmal stand Gutachten gegen Gutachten. Später im Prozessverfahren haben die beiden Professoren ihre gegenteiligen Standpunkte dann auch in einem erbitterten Rededuell verteidigt. Doch bis zum Beginn der Hauptverhandlung gegen Kurt Erich Tetzner und seine Ehefrau Emma sollte fast noch ein ganzes Jahr vergehen. Am 17. März 1931 beginnt endlich vor dem Regensburger Schwurgericht der Strafprozess gegen den 26-jährigen Kaufmann Kurt Erich Tetzner und dessen 24 Jahre alte Ehefrau Emma Tetzner. Den Vorsitz führt Landesgerichtsdirektor Engert, die Anklage vertritt der erste Staatsanwalt Dr. Hiebauer. Die Verteidigung Kurt Tetzners liegt in den Händen des bekannten Münchner Rechtsanwaltes Dr. Sauter. Emma Tetzner wird von dem Münchner Anwalt Dr. Strauß vertreten. Über den Beginn des ersten Prozesstages findet sich im Regensburger Anzeiger dieser Bericht. Ganz Regensburg steht im Banne dieses Prozesses. Wie nicht anders zu erwarten, bringt man diesem immer wieder hinausgeschobenen Prozess größtes Interesse entgegen. Das Gerichtsgebäude ist polizeilich stark gesichert. Pressevertreter aus aller Welt belagern die Fernsprechkabinen. Kurt Tetzner, der gefesselt in den Gerichtssaal gebracht wird, ist sehr blass, macht aber einen gefassten Eindruck. Elegant ist er gekleidet, mit tadellosem Anzug und neuen Schuhen. Man sieht ihm die mehr als ein Jahr dauernde Untersuchungshaft nicht an. Vergeblich sucht man aus seiner Erscheinung auf Gründe zu seiner furchtbaren Tat zu schließen. Es bleibt keine andere Erklärung als seine Arbeitsscheu und seine Gier nach mühelosem Reichtum und schönem Leben. Seine Frau sieht sehr bescheiden aus. Sie weint und scheint zutiefst erschüttert. Fast könnte man auch sie für ein Opfer ihres Gatten halten. Warum aber hat sie, die doch um die Mordpläne ihres Mannes wusste, nach seinem angeblichen Tod die Komödie der trauernden Witwe gespielt und durch den Betrugsversuch an den Versicherungen seine Tat zu vollenden gesucht? War es Angst vor ihm und gewohnter Gehorsam oder eben doch eine selbstständige Bereitwilligkeit, die Vorteile der Versicherungssumme mit zu genießen? Im Verlaufe des Prozesses hält der Vorsitzende Tetzner mehrmals und eindringlich seine erste in der Voruntersuchung gemachte Aussage vor. Doch ebenso ungerührt, wie er damals stereotyp zur Antwort gab, kommt nicht in Frage, ich habe ihn lebendig, antwortet er jetzt: Ich bleibe auf meiner zweiten Erklärung stehen. Der Mann war vorher schon tot. Am zweiten Prozesstag hält der Staatsanwalt sein Plädoyer. Es ist verhältnismäßig kurz. Unter anderem führt er darin aus: Selten hat ein Fall die Öffentlichkeit mehr beschäftigt als der Fall Tetzner. Handelt es sich doch um ein ganz eigenartiges Verbrechen, wie es bisher in der Kriminalgeschichte noch nicht erlebt wurde. Um es nun gleich vorwegzunehmen: Das erste Geständnis Tetzners war richtig und wahrheitsgetreu. Er hat den Unglücklichen bei lebendigem Leib verbrannt. So hat Tetzner freiwillig selbst bekannt und an diesem Geständnis 5 Monate lang unbeirrbar festgehalten. Seiner zweiten Erklärung des Tatbestandes kann allein schon deshalb kein Glaube geschenkt werden, weil die hierzu geführten Begründungen zu durchsichtig, ja geradezu lächerlich erscheinen. Suchen wir zunächst nach dem Motiv, das Tetzner zu seiner unmenschlichen Tat getrieben hat. Er hatte finanzielle Schwierigkeiten dafür angegeben. Ja, ist das ein Grund, einen Mord zu begehen? Um das wahre Motiv für diese Untat zu finden, müssen wir weiter zurückgehen. Nämlich auf das schändliche Spiel, das der Angeklagte mit seiner Schwiegermutter getrieben hat. Erst hatte er der krebskranken Frau von einer Operation abgeraten. Sie einem Kurpfuscher in die Hände gespielt. Die Frau inzwischen hoch versichern lassen und endlich, nachdem viel kostbare Zeit verstrichen war, ihr doch zu einer Operation zugeredet. Obwohl er genau wusste, dass die alte Dame den Eingriff nicht überstehen würde. Nach dem prompt eingetretenen Tod der Schwiegermutter kassierte er die Versicherungssumme. Meine Herren Geschworenen, diese 10.000 Mark, die Tetzner so mühelos in den Schoß fielen, diese 10.000 Mark, sie waren die Wurzel, aus der dann Tetzners verbrecherischer Plan wie eine giftige Natter emporwuchs. Doch nun zur Frau des Angeklagten. Man darf nicht glauben, dass diese Frau immer den gebrochenen Eindruck gemacht hat, den sie uns heute bietet. Sie hatte ihr zugemessene Rolle vorzüglich gespielt. Sie stand am offenen Grabe ihres angeblich tödlich verunglückten Gatten und nicht einmal die nächsten Verwandten haben bemerkt, dass die vor Schmerz und Trauer fast ohnmächtige Witwe nur eine schändliche und widerliche Komödie gespielt hat. Diese Frau war voll mit der Tat ihres Mannes einverstanden. Denn ohne ihre Mithilfe wäre diese ja sinn- und zwecklos gewesen. Sie war auch bereit, gemeinsam mit ihrem Mann den Blutlohn im Ausland durchzubringen. Wenn auch eine gewisse Willensschwäche nicht in Abrede gestellt werden kann, bleibt doch die Tatsache, dass Emma Tetzner zu diesem entsetzlichen Verbrechen ihre Hände hergab. Noch am selben Tag, Mittwoch, den 18. März 1931, um 7 Uhr abends, wird das Urteil verkündet. Kurt Erich Tetzner wird wegen eines Verbrechens des vollendeten Mordes zur Todesstrafe, wegen eines Verbrechens des Mordversuches an Alois Ortner zu 12 Jahren Zuchthaus und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit verurteilt. Frau Emma Tetzner wird wegen Beihilfe zum Mord und versuchten Versicherungsbetruges zu 4 Jahren Zuchthaus und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 3 Jahren verurteilt. Aus dem Urteil geht eindeutig hervor, dass das Gericht bei der Urteilsfindung nur Tetzners erstes Geständnis gelten ließ. Nach wie vor jedoch blieb die Frage offen: Hat Tetzner sein Opfer wirklich bei lebendigem Leib verbrannt oder war es nur ein Betrug mit einer Leiche? Zwei Tage vor seiner Hinrichtung lässt Tetzner den Richter in seine Zelle bitten und gibt zu Protokoll: Ich habe nur noch 48 Stunden zu leben. Nun will ich die ganze Wahrheit sagen. Ich habe den Wanderburschen nicht überfahren. Bei Reichenbach im Fruchtland ließ ich ihn in mein Auto steigen. Es war eine sehr kalte Nacht. Der Wanderbursche fror entsetzlich. Da habe ich angehalten, meine große Reisedecke ausgepackt und den Mann so in die Decke eingehüllt, dass auch seine Arme eingewickelt waren. Er konnte sich praktisch nicht mehr rühren. Mit einer starken Schnur habe ich ihn dann erwürgt. Wer der Unglückliche war, konnte niemals festgestellt werden.